Testament, das Weinhaus. Aus Flegeljahre, eine Biographie. Erstes Bändchen, Nummer 1, Bleiglanz. Von Jean-Paul. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im November 2009. Testament, das Weinhaus, von Jean-Paul. Solange Haslau eine Residenz ist, wusste man sich nicht zu erinnern, daß man darin auf etwas mit solcher Neugier gewartet hätte, die Geburt des Erbprinzen ausgenommen, als auf die Eröffnung des van der Kabelschen Testaments. Van der Kabel konnte der Haslauer Krösus und sein Leben eine Münzbelustigung heißen oder eine Goldwäsche unter einem goldenen Regen oder wie sonst der Witz wollte. 7 noch lebende, weitläufigte Anverwandte von 7 verstorbenen, weitläufigten Anverwandten Kabels machten sich zwar einige Hoffnung auf Plätze im Vermächtnis, weil der Krösus ihnen geschworen, ihrer da zu gedenken. Aber die Hoffnungen blieben matt, weil man ihm nicht sonderlich trauen wollte, da er nicht nur so mürrisch, sittlich und uneigennützig überall wirtschaftete, in der Sittlichkeit aber waren die 7 Anverwandten noch Anfänger, sondern auch immer so spöttisch da reingriff und mit einem solchen Herzen voll Streiche und Fallstricke, daß sich auf ihn nicht fußen ließ. Das fortstrahlende Lächeln um seine Schläfe und Wulstlippen und die höhnische Fistelstimme schwächten den guten Eindruck, den sein edelgebautes Gesicht und ein paar große Hände, aus denen jeden Tag Neujahrsgeschenke und Benefizkomödien und Graziale fielen, hätten machen können. Deswegen gab das Zuggevögel den Mann diesen lebendigen Vogelbeerbaum, worauf es aß und nistete, für eine heimliche Schneuß aus, eine Schlinge aus Pferdehaaren, und konnte die sichtbaren Beeren vor unsichtbaren Haarschlingen kaum sehen. Zwischen 2 Schlagflüssen hat er sein Testament aufgesetzt und dem Magistrate anvertraut. Noch als er den Depositionsschein den 7 Präsumtiverben halbsterbend übergab, sagt er mit altem Tone, er wolle nicht hoffen, daß dieses Zeichen seines Ablebens gesetzte Männer niederschlage, die er sich viel lieber als lachende Erben denke, denn als weinende, und nur einer davon, der kalte Ironiker, der Polizeiinspektor Harprecht, erwiderte dem Warmen, ihr sämtlicher Anteil an einem solchen Verluste stehe wohl nicht in ihrer Gewalt. Endlich erschienen die 7 Erben mit ihrem Depositionsschein auf dem Rathause, namentlich der Kirchenrat Glanz, der Polizeiinspektor, der Hofagent Neupeter, der Hoffiskal Knoll, der Buchhändler Passvogel, der Frühprediger Flachs und Flitte aus Elsass. Sie drangen bei dem Magistrate auf die vom seligen Kabel insinuierte Charta und die Öffnung des Testaments ordentlich und geziemend. Der Oberexekutor des Letztern war der regierende Bürgermeister selber, die Unterexekutores der restierende Stadtrat. Sofort wurden Charta und Testament aus der Ratskammer vorgeholt in die Ratsstube, sämtlichen Rats- und Erbherrn herumgezeigt, damit sie das darauf bedruckte Stadtsekret besähen, die auf die Charta geschriebene Insinuationsregistratur vom Stadtschreiber den sieben Erben laut vorgelesen und ihnen dadurch bekannt gemacht, daß der Selige die Charta dem Magistrate wirklich insinuiert und scrinio rei publicae anvertraut und daß er am Tage der Insinuation noch vernünftig gewesen. Endlich wurden die sieben Siegel, die er selber darauf gesetzt, ganz befunden. Jetzt konnte das Testament, nachdem der Stadtschreiber wieder über dieses alles eine kurze Registratur abgefasset, in Gottes Namen aufgemacht und vom regierenden Bürgermeister so vorgelesen werden wie folgt: Ich, van der Kabel, testiere 1790 den 7. Mai hier in meinem Hause in Haslau in der Hundsgasse ohne viele Millionen Worte, ob ich gleich ein deutscher Notarius und ein holländischer Domine gewesen. Doch, glaub ich, werd ich in der Notariatskunst noch so zu Hause sein, daß ich als ordentlicher Testator und Erblasser auftreten kann. Testatoren stellen die bewegenden Ursachen ihrer Testamente voran. Diese sind bei mir, wie gewöhnlich, der selige Hintritt und die Verlassenschaft, welche von vielen gewünscht wird. Über Begraben und dergleichen zu reden, ist zu weich und dumm. Das aber, als was ich übrig bleibe, setze die ewige Sonne droben in einen ihrer grünen Frühlinge, in keinen düstern Winter. Die milden Gestifte, nach denen Notarien zu fragen haben, mach ich so, daß ich für 3000 hiesige Stadtarme jeder Stände ebenso viele leichte Gulden aussetze, wofür sie an meinem Todestage im künftigen Jahre auf der Gemeinhut, wenn nicht gerade das Revue-Lager dasteht, ihres aufschlagen und beziehen, das Geld froh verspeisen und dann in die Zelte sich kleiden können. Auch vermach ich allen Schulmeistern unsers Fürstentums dem Mann einen August d'Or, sowie hiesiger Judenschaft meinen Kirchenstand in der Hofkirche. Da ich mein Testament in Klauseln eingeteilt haben will, so ist diese die erste. Zweite Klausel: Allgemein wird Erbsatzung und Enterbung unter die wesentlichsten Testamentsstücke gezählt. Demzufolge vermach ich denn dem Herrn Kirchenrat Glanz, dem Herrn Hoffiskal Knoll, dem Herrn Hofagent Peter Neupeter, dem Herrn Polizeiinspektor Harprecht, dem Herrn Frühprediger Flachs und dem Herrn Hofbuchhändler Passvogel und Herrn Flitten vor der Hand nichts. Weniger, weil ihnen als den weitläufigsten Anverwandten keine Trebellianica gebührt oder weil die meisten selber genug zu vererben haben, als weil ich aus ihrem eigenen Munde weiß, daß sie meine geringe Person lieber haben als mein großes Vermögen, bei welcher ich sie denn lasse, so wenig auch an ihr zu holen ist. Sieben lange Gesichtslängen fuhren hier wie Siebenschläfer auf. Am meisten fand sich der Kirchenrat, ein noch junger, aber durch gesprochene und gedruckte Kanzelreden in ganz Deutschland berühmter Mann, durch solche Stiche beleidigt. Dem Elsasser Flitte entging im Sezessionszimmer ein leicht geschnalzter Fluch. Flachsen, dem Frühprediger, wuchs das Kinn zu einem Bart abwärts. Mehrere leise Stoßnachrufe an den seligen Kabel mit Namen Schubjak, Narr, Unchrist und so weiter konnte der Stadtrat hören. Aber der regierende Bürgermeister Kunold winkte mit der Hand, der Hoffiskal und der Buchhändler spannten alle Spring- und Schlagfedern an ihren Gesichtern wie an Fallen wieder an, und jener las fort, obwohl mit erzwungenem Ernste. Dritte Klausel: Ausgenommen gegenwärtiges Haus in der Hundsgasse, als welches nach dieser meiner dritten Klausel ganz so wie es steht und geht demjenigen von meinen sieben genannten Herrn Anverwandten anfallen und gehören soll, welcher in einer halben Stunde von der Verlesung der Klausel angerechnet früher als die übrigen sechs Nebenbuhler eine oder ein paar Tränen über mich, seinen dahingegangenen Onkel, vergießen kann vor einem löblichen Magistrate, der es protokolliert. Bleibt aber alles trocken, so muß das Haus gleichfalls dem Universalerben verfallen, den ich sogleich benennen werde. Hier machte der Bürgermeister das Testament zu, merkte an, die Bedingung sei wohl ungewöhnlich, aber doch nicht gesetzeswidrig, sondern das Gericht müsse dem Ersten der Weine das Haus zusprechen, legte seine Uhr auf den Sezessionstisch, welche auf 11:30 Uhr zeigte, und setzte sich ruhig nieder, um als Testamentsvollstrecker so gut wie das ganze Gericht aufzumerken, wer zuerst die begehrten Tränen über den Testator vergösse. Dass es, solange die Erde geht und steht, je auf ihr einen betrübtern und krausern Kongress gegeben als diesen von sieben gleichsam zum Weinen vereinigten trocknen Provinzen, kann wohl ohne Parteilichkeit nicht angenommen werden. Anfangs wurde noch kostbare Minuten hindurch bloß verwirrt gestaunt und gelächelt. Der Kongress sah sich zu plötzlich in jenen Hund umgesetzt, dem mitten im zornigsten Losrennen der Feind zurief: Wart auf! Und der plötzlich auf die Hinterfüße stieg und zähnebleckend aufwartete. Vom Verwünschen wurde man zu schnell ins Beweinen emporgerissen. An reine Rührung konnte, das sah jeder, keiner denken, so im Galopp an Platzregen, an Jagdtaufe der Augen, doch konnte in 26 Minuten etwas geschehen. Der Kaufmann Neupeter fragte, ob das nicht ein verfluchter Handel und Narrensposse sei für einen verständigen Mann, und verstand sich zu nichts. Doch verspürt er bei dem Gedanken, daß ihm ein Haus auf einer Zähre in den Beutel schwimmen könnte, sonderbaren Drüsenreiz und sah wie eine kranke Lerche aus, die man mit einem eingeölten Stecknadelknopfe, das Haus war der Knopf, klistiert. Der Hoffiskal Knoll verzog sein Gesicht wie ein armer Handwerksmann, den ein Gesell sonnabendabends bei einem Schusterlicht rasiert und radiert. Er war fürchterlich erboset auf den Mißbrauch des Titels von Testamenten und nahe genug an Tränen des Grimms. Der listige Buchhändler Paßvogel machte sich sogleich still an die Sache selber und durchging flüchtig alles Rührende, was er teils im Verlage hatte, teils in Kommission, und hoffte, etwas zu brauen. Noch sah er dabei aus wie ein Hund, der das Brechmittel, das ihm der Pariser Hundearzt Aimé auf die Nase gestrichen, langsam ableckt. Es war durchaus Zeit erforderlich zum Effekt. Flitte aus Elsaß tanzte geradezu im Sezessionszimmer, besah lachend alle Ernste und schwur, er sei nicht der Reichste unter ihnen, aber für ganz Straßburg und Elsaß dazu wär er nicht imstande, bei einem solchen Spaß zu weinen. Zuletzt sah ihn der Polizeiinspektor Harprecht sehr bedeutend an und versicherte, falls Monsieur etwan hoffe, durch Gelächter aus den sehr bekannten Drüsen und aus den Maibomischen und der Karunkel und andern die begehrten Tropfen zu erpressen und sich diebisch mit diesem Fensterschweiß zu beschlagen, so wolle er ihn erinnern, daß er damit so wenig gewinnen könne, als wenn er die Nase schneuzen und davon profitieren wollte. Indem ihn letzterer, wie bekannt, durch den Ductus nasalis mehr aus den Augen fließe als in jeden Kirchenstuhl hinein unter einer Leichenpredigt. Aber der Elsasser versicherte, er lache nur zum Spaß, nicht aus ernstern Absichten. Der Inspektor seinerseits, bekannt mit seinem deflegmierten Herzen, suchte dadurch etwas Passendes in die Augen zu treiben, daß er mit ihnen sehr starr und weit offen blickte. Der Frühprediger Flachs sah aus wie ein reitender Betteljude, mit welchem ein Hengst durchgeht. Indes hätt er mit seinem Herzen, das durch Haus und Kirchenjammer schon die besten, schwülsten Wolken um sich hatte, leicht wie eine Sonne vor dem elenden Wetter auf der Stelle das nötigste Wasser aufgezogen. Wär ihm nur nicht das herschiffende Flößhaus immer dazwischen gekommen, als ein gar zu erfreulicher Anblick und Damm. Der Kirchenrat, der seine Natur kannte aus Neujahrs- und Leichenpredigten und der gewiß wußte, daß er sich selber zuerst erweiche, sobald er nur an andere Erweichungsreden halte, stand auf, da er sich und andere so lang am Trockenseile hängen sah, und sagte mit Würde: Jeder, der seine gedruckten Werke gelesen, wisse gewiß, daß er ein Herz im Busen trage, das so heilige Zeichen wie Tränen sind, er zurückzudrängen, um keinem Nebenmenschen damit etwas zu entziehen, als mühsam hervorzureizen, nötig habe aus Nebenabsichten. Dies Herz hat sie schon vergossen, aber heimlich, denn Kabel war ja mein Freund, sagt er und sah umher. Mit Vergnügen bemerkte er, daß alle noch so trocken dasaßen wie Korkhölzer. Besonders jetzt konnten Krokodile, Hirsche, Elefanten, Hexen, Reben leichter weinen als die Erben, von Glanzen so gestört und grimmig gemacht. Bloß Flachsen schlug's heimlich zu. Dieser hielt sich Kabels Wohltaten und die schlechten Röcke und grauen Haare seiner Zuhörerinnen des Frühgottesdienstes, den Lazarus mit seinen Hunden und seinen eigenen langen Sarg in der Eile vor, ferner das Köpfen so mancher Menschen, Werthers Leiden, ein kleines Schlachtfeld und sich selber, wie er sich da so erbärmlich um den Testamentsartikel in seinen jungen Jahren abquäle und abringe, noch drei Stöße hat er zu tun mit dem Pumpenstiefel, so hatte er sein Wasser und Haus. »O Kabel, mein Kabel«, fuhr Glanz fort, fast vor Freude über nahe Trauertränen weinend, »einst, wenn neben deine mit Erde bedeckte Brust voll Liebe auch die meinige zum Vermut.« »Ich glaube, meine verehrtesten Herren«, sagte Flachs, betrübt aufstehend und überfließend umhersehend, »ich weine«, setzte sich darauf nieder und ließ es vergnügter laufen. Er war nun auf dem Trockenen, vor den Akzessitaugen hatte er Glanzen das Preishaus weggefischt, den jetzt seine Anstrengung ungemein verdroß, weil er sich ohne Nutzen den halben Appetit weggesprochen hatte. Die Rührung Flachsens wurde zu Protokoll gebracht und ihm das Haus in der Hundsgasse auf immer zugeschlagen. Der Bürgermeister gönnte es dem armen Teufel von Herzen. Es war das erste Mal im Fürstentum Haslau, daß Schul- und Kirchenlehrers Tränen sich nicht wie die der Heliaden in leichten Bernstein, der ein Insekt einschließet, sondern wie die der Göttin Freia in Gold verwandelten. Glanz gratulierte Flachsen sehr und machte ihm froh bemerklich, vielleicht hab er selber ihn rühren helfen. Die übrigen trennten sich durch ihre Scheidung auf dem trockenen Wege von der Flachsischen auf dem nassen sichtbar, blieben aber noch auf das restierende Testament erpicht. Nun wurd es weiter verlesen. Ende von Testament, das Weinhaus von Jean-Paul. Ludwig Uhland über die Wahl des Reichsoberhauptes. Aus stenografischer Bericht über die Verhandlungen der Deutschen Konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main 1849. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im November 2009. Ludwig Uhland über die Wahl des Reichsoberhauptes. Meine Herren, ich erkläre mich für die periodische Wahl des Reichsoberhauptes durch die Volksvertretung. In voriger Sitzung habe ich, ohne Aussicht auf Erfolg, für den weitesten Kreis der Wählbarkeit gestimmt und folgerichtig auch gegen den Paragraph des Entwurfes, vermöge dessen nur regierende Fürsten zu dieser Würde berufen werden können. Nachdem der Beschluss gefasst worden ist, wie er lautet, bleibt mir übrig, für Anträge zu stimmen, welche gegen die Erblichkeit und damit gegen die Bevorrechtigung eines einzelnen Staates und Stammes sowie gegen den Ausschluss Österreichs gerichtet sind, vor allem für das vierte erachten, die Wahl auf 6 Jahre. ich werde sie mit keiner langen Rede hinhalten. Mein Vorhaben ist einzig, jetzt, da wir vor dem Schlußsteine des Verfassungswerkes stehen, an den Grund desselben, an unsern eigenen Ursprung zu erinnern, dessen Gedächtnis mir nicht überall mehr lebendig zu sein scheint. Es ist in diesen Tagen wiederholt von Jugendträumen gesprochen worden. Ich gestehe meines Teils, es verfolgt mich noch immer ein Traum. Der Frühlingstraum des Jahres 1848. Die von einem Teile des Ausschusses angetragene Erblichkeit und die damit zusammenhängende Unverantwortlichkeit ist eine Anwendung der Grundsätze des in den deutschen Einzelstaaten durchgeführten Systems der konstitutionellen Monarchie auf die neu zu gründende Würde des Reichsoberhauptes. Ich will die Verdienste dieser Staatsform nicht herabsetzen, ihre geschichtlichen Leistungen und ihre Nützlichkeit für die Gegenwart, aber ich kann auch eine Schattenseite derselben nicht unberührt lassen, die ich gerade da erblicke, wo die reine Lehre den Lichtpunkt derselben findet. Der unverantwortliche, erbliche Monarch ist ein personifizierter Begriff der einheitlichen und stetigen Staatsgewalt, ein allegorisches Wesen, eine Fiktion des Regierens, keine natürliche Wahrheit. Da er nicht vermöge seiner persönlichen Eigenschaften, sondern durch das Erbfolgerecht zur Gewalt berufen ist, so müssen für den rechten Gebrauch dieser Gewalt verantwortliche Räte einstehen. Unter dieser Bevormundung kann ein selbständiger Charakter schwer gedeihen. Und wenn solche Charaktere sich fühlen, wenn sie aus der lästigen Stellung eines lebenden Gemäldes hervorbrechen wollen, so kommen sie mit dem konstitutionellen Rahmen in Widerstoß. Das System der konstitutionellen Monarchie hat sich in England geschichtlich herangebildet, hat von da aus weitere Pflanzungen gegründet und ist sodann von der Doktrin als das einzig Richtige für alle Zeit festgestellt worden. Ursprünglich deutsch ist diese Staatsform nicht. Die deutschen Wahlkönige, erblich, solange das Geschlecht tüchtig war, fallen nicht unter dieselbe. Es waren in langer Reihe Männer von Fleisch und Bein, kernhafte Gestalten mit leuchtenden Augen, tatkräftig im Guten und Schlimmen. Der Missstand, den ich berührte, hat sich in der obschwebenden Verhandlung auf eine merkwürdige Weise hervorgestellt. Ein Redner hat angeführt, dass der König von Sachsen durch sein verantwortliches Ministerium behindert sei, seine ursprüngliche und auch jetzt nicht zu bezweifelnde deutsche Gesinnung zugunsten einer preußisch-deutschen Erbmonarchie wirksam zu machen. Also diejenige Form, wodurch ein Regent gehindert ist, seine hochherzigen Entschließungen auszufahren. Eben diese Form wird uns jetzt als die für ganz Deutschland angemessene dringend empfohlen, von eben demselben Redner lebhaft angerühmt. Eine mächtige Volkserhebung muss sich aus ihrem eigenen Geiste die ihr angemessene Form schaffen. Wenn neulich behauptet worden ist, es sei ein Widerspruch, die Monarchie in den Zweigen zu erhalten und im Gipfel zu entbehren, so glaube ich, diesem Widerspruch einen andern entgegenhalten zu können. Ist denn unsere politische Neugestaltung von der monarchischen, dynastischen, aristokratischen Seite des bisherigen deutschen Staatslebens ausgegangen? Nein, unbestritten von der demokratischen. Die Wurzel ist also eine demokratische, der Gipfel aber schießt nicht von den Zweigen, sondern aus der Wurzel empor. Das wäre dem natürlichen Wachstum der neu erstehenden deutschen Eiche nicht gemäß, wenn wir ihrem Gipfel ein Brutnest erblicher Reichsadler aufpflanzen wollten. Wollte man der Systematik wegen verlangen, dass der einzelne Teil mit dem Ganzen durchaus übereinstimmen müsse, was ich nicht für nötig halte, so würde daraus nicht folgen, dass das Neue sich dem Alten fügen müsse, vielmehr umgekehrt. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Staatsformen oft in der Wirklichkeit nicht so weit auseinanderliegen als in der Theorie und im Feldgeschrei des Tages. So werden durch die Aufhebung der politischen Standesvorrechte und durch Einführung freisinniger Wahlgesetze die Verfassungen der einzelnen deutschen Staaten den demokratischen Anforderungen der Neuzeit näher rücken. Ich spreche, wie gesagt, nicht gegen den Fortbestand der konstitutionell-monarchischen Verfassungen, aber davon bin ich nicht überzeugt, dass diese Staatsform mit ihren herkömmlichen Regeln für eine gänzlich neue, umfassende Schöpfung, für die Verfassung des deutschen Gesamtvaterlandes triebfähig und maßgebend sein könne. Ich gestehe, einmal geträumt zu haben, dass der großartige Aufschwung der deutschen Nation auch bedeutende politische Charaktere hervorrufen werde und dass hinfort nur die hervorragendsten an der Spitze des deutschen Gesamtstaates stehen werden. Dies ist nur möglich durch Wahl, nicht durch Erbgang. Hier war freies Feld, hier war offene Bahn für wahre und kühne Gedanken, und ich glaube, dass das deutsche Volk für solche Gedanken empfänglich ist. Man wendet wohl ein, was vermag ein einzelner Mann ohne Hausmacht, ohne dynastischen Glanz? Aber, meine Herren, in jener Zeit, als wir noch im deutschen Volk einen volleren Rückhalt hatten, als die Staatsmänner noch nicht darauf verzichten mussten, Volksmänner zu sein. Wenn wir damals einen Mann gewählt hätten, einen solchen, der in der ganzen Größe bürgerlicher Einfachheit durch den Adel freierer Gesinnung auch die rohe Gewalt zu bändigen, die verwilderte Leidenschaft in die rechte Strömung zu lenken verstanden hätte, gewiss einem solchen wäre das gesamte deutsche Volk eine Hausmacht gewesen. Ein Hauch jenes ursprünglichen Geistes gab sich noch kund in dem Beschlusse der Volksvertretung, lediglich aus der vom Volke verliehenen Macht einen Reichsverweser zu wählen. Ein Fürst wurde gewählt, nicht weil, sondern obgleich er ein Fürst war. Beigefügt aber war die Unverantwortlichkeit und somit bereits in die konstitutionelle Richtung eingelenkt. Besonders infolge dieser Verbindung habe ich nicht für einen Fürsten gestimmt. Ich sah schon den doktrinären Erbkaiser auftauchen, dessen Widersacher ich war, als er noch bei den Siebzehnern in den Windeln lag, und der mir auch nicht lieber geworden ist, nun er ernstlich Versuche macht, auf den deutschen Thronsessel zu klettern. Seit jener Wahl ist die Stimmung weiter zurückgegangen, und der neueste Beschluss beschränkt die Wahl auf die regierenden Fürsten. Diese Beschränkung kann allerdings auch so gefasst werden, dass die regierenden Fürsten eben vermöge ihres Regentenberufes, nicht in ihrer dynastischen Eigenschaft, zum Oberhaupt würden gelangen können, denn andere Mitglieder der dynastischen Geschlechter sind ausgeschlossen. Das Wahlrecht in sich ist noch vorhanden, aber allerdings der Kreis der zu Wählenden um vieles verengt. Es ist auch die periodische Wahl dasjenige, wodurch der äußerste Partikularismus noch beseitigt werden kann, der Partikularismus, durch welchen ein Fürstenhaus und ein Einzelstaat als Volk Gottes für immer über die andern gestellt wird, welche eben damit, wie der Herr Berichterstatter sich glücklich ausgedrückt hat, in das Verhältnis des Dienens treten würden. Die einmalige Wahl, vermöge welcher das zum ersten Mal gewählte Oberhaupt die Würde vererben würde, diese erste Wahl ist ein letzter Wille, ein besonders feierlicher Verzicht auf das Wahlrecht. Ich hoffe, meine Herren, Sie werden diesen Verzicht nicht aussprechen. Er steht im Widerspruch mit dem Geiste, durch den Sie hierher gerufen sind. Die Revolution und ein Erbkaiser, das ist ein Jüngling mit grauen Haaren. Ich lege noch meine Hand auf die alte, offene Wunde, den Ausschluss Österreichs. Ausschluss! Das ist doch das aufrichtige Wort, denn wenn ein deutsches Erbkaisertum ohne Österreich beschlossen wird, so ist nicht abzusehen, wie irgendeinmal noch Österreich zu Deutschland treten werde. Auch ich glaube, an die erste Zeit erinnern zu müssen, als man Schleswig erobern wollte. Wer hätte da gedacht, dass man Österreich preisgeben würde? Als die österreichischen Abgesandten mit den deutschen Fahnen und mit den Waffen des Freiheitskampfes in die Versammlung des 50er Ausschusses einzogen und mit lautem Jubel begrüßt wurden, wem hätte da geträumt, dass vor Jahresablauf die österreichischen Abgeordneten ohne Sang und Klang aus den Toren der Paulskirche abziehen sollten? Die deutsche Einheit soll geschaffen werden. Diese Einheit ist aber nicht eine Ziffer, sonst könnte man fort und fort den Reichsapfel abschälen, bis zuletzt Deutschland in Liechtenstein aufginge. Eine wahre Einigung muss alle deutschen Ländergebiete zusammenfassen. Das ist eine stümperhafte Einheit, die ein Drittteil der deutschen Länder außerhalb der Einigung lässt. Dass es schwierig ist, Österreich mit dem übrigen Deutschland zu vereinigen, wissen wir alle. Aber es scheint, manche nehmen es auch zu leicht, auf Österreich zu verzichten. Manchmal, wenn in diesem Saale österreichische Abgeordnete sprachen und wenn sie gar nicht in meinem Sinne redeten, war mir doch, als ob ich eine Stimme von den Tiroler Bergen vernehme oder das Adriatische Meer rauschen höre. Wie verengt sich unser Gesichtskreis, wenn Österreich von uns ausgeschieden ist? Die westlichen Hochgebirge weichen zurück, die volle und breite Donau spiegelt nicht mehr deutsche Ufer. Es genügt nicht, staatsmännische Pläne auszusinnen und abzumessen. Man muss sich in die Anschauung, in das Land selbst versetzen. Man muss sich vergegenwärtigen, die reiche Lebensfülle Deutsch-Österreichs. Welche Einbuße wir an Macht, an Gebiet, an Volkszahl erleiden würden, das ist hinreichend erörtert. Ich füge nur eines bei. Deutschland würde ärmer um all die Kraft des Geistes und Gemütes, die in einer deutschen Bevölkerung von 8 Millionen lebendig ist. Ich glaube, meine Herren, dass, wenn wir mit einem Bundesstaat ohne Österreich nach Hause kommen, unser Werk nicht überall wird gelobt werden. Ich glaube namentlich dieses von dem südlichen Deutschland sagen zu können, wo zwischen der dortigen Bevölkerung und der österreichischen eine nahe Verwandtschaft der Naturanlagen und der geschichtlichen Erinnerungen obwaltet. Schonen Sie, meine Herren, das Volksgefühl. Ich werde gegen meinen Landsmann, der vor mir gesprochen, keinen Bürgerkrieg führen, aber ich glaube doch sagen zu können, dass auch meine Gesinnung in dieser Beziehung nicht in der Luft hängt. Wir wollen, meine Herren, gestatten Sie zum letzten Mal, einen Dombau. Wenn unsere alten Meister ihre riesenhaften Münster aufführten, der Vollendung des kühnen Werkes ungewiß, so bauten sie den einen Turm, und für den andern legten sie den Sockel. Der Turm Preußen ragt hoch auf. Wahren wir die Stelle für den Turm Österreich! Der Turm Spitzen haben wir freilich eine große Zahl, ich will mich anders fassen. Mitten in der Zerrissenheit dieser Versammlung war mir das ein erhebendes Gefühl, dass, so sehr wir uns oft gegeneinander aufbäumen, wir dennoch durch das nicht mehr zu brechende, im Volksbewusstsein gefestigte Gebot der deutschen Einheit wie mit eisernen Banden zusammengeschmiedet sind. Trennen Sie Österreich ab, so ist das Band zerschlagen. Zum Schlusse, meine Herren, verwerfen Sie die Erblichkeit, schaffen Sie keinen herrschenden Einzelstaat, stoßen Sie Österreich nicht ab, retten Sie das Wahlrecht, dieses kostbare Volksrecht, dieses letzte fortwirkende Wahrzeichen des volksmäßigen Ursprungs der neuen Gewalt. Glauben Sie, meine Herren, es wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem vollen Tropfen demokratischen Öls gesalbt ist. Ende von Über die Wahl des Reichsoberhauptes von Ludwig Uhland. Der geheilte Patient von Johann Peter Hebel, 1810. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im November 2009. Der geheilte Patient von Johann Peter Hebel, 1810. Reiche Leute haben trotz ihrer gelben Vögel doch manchmal auch allerlei Lasten und Krankheiten auszustehen, von denen Gottlob der arme Mann nichts weiß. Denn es gibt Krankheiten, die nicht in der Luft stecken, sondern in den vollen Schüsseln und Gläsern und in den weichen Sesseln und seidenen Betten, wie jener reiche Amsterdamer ein Wort davon reden kann. Den ganzen Vormittag saß er im Lehnsessel und rauchte Tabak, wenn er nicht zu träge war, oder hatte Maulaffenpfeil zum Fenster hinaus, aß aber zu Mittag doch wie ein Drescher, und die Nachbarn sagten manchmal, »Windet's draußen oder schnauft der Nachbar so?« Den ganzen Nachmittag aß und trank er ebenfalls, bald etwas Kaltes, bald etwas Warmes, ohne Hunger und ohne Appetit, aus lauter Langerweile bis an den Abend, also daß man bei ihm nie recht sagen konnte, wo das Mittagessen aufhörte und wo das Nachtessen anfing. Nach dem Nachtessen legte er sich ins Bett und war so müd, als wenn er den ganzen Tag Steine abgeladen oder Holz gespalten hätte. Davon bekam er zuletzt einen dicken Leib, der so unbeholfen war wie ein Maltersack. Essen und Schlaf wollte ihm nimmer schmecken, und er war lange Zeit, wie es manchmal geht, nicht recht gesund und nicht recht krank. Wenn man aber ihn selber hörte, so hatte er 365 Krankheiten, nämlich alle Tage eine andere. Alle Ärzte, die in Amsterdam sind, mußten ihm raten. Er verschluckte ganze Feuereimer voll Mixturen und ganze Schaufeln voll Pulver und Pillen wie Enteneier so groß, und man nannte ihn zuletzt scherzweise nur die zweibeinige Apotheke. Aber alle Arzneien halfen ihm nichts, denn er folgte nicht, was ihm die Ärzte befahlen, sondern sagte: »Fuder, wofür bin ich ein reicher Mann, wenn ich soll leben wie ein Hund, und der Doktor will mich nicht gesund machen für mein Geld?« Endlich hörte er von einem Arzt, der 100 Stund weit weg wohnte. Der sei so geschickt, daß die Kranken gesund werden, wenn er sie nur recht anschaue, und der Tod geh ihm aus dem Weg, wo er sich sehen lasse. Zu dem Arzt faßte der Mann ein Zutrauen und schrieb ihm seinen Umstand. Der Arzt merkte bald, was ihm fehle, nämlich nicht Arznei, sondern Mäßigkeit und Bewegung, und sagte: »Wart, ich will dich bald kuriert haben.« Deswegen schrieb er ihm ein Brieflein folgenden Inhalts: »Guter Freund, ihr habt einen schlimmen Umstand. Doch wird euch zu helfen sein, wenn ihr folgen wollt. Ihr habt ein bös Tier im Bauch, einen Lindwurm mit 7 Mäulern. Mit dem Lindwurm muß ich selber reden, und ihr müßt zu mir kommen. Aber fürs Erste so dürft ihr nicht fahren oder auf dem Rösslein reiten, sondern auf des Schuhmachers Rappen, sonst schüttelt ihr den Lindwurm, und er beißt euch die Eingeweide ab, 7 Därme auf einmal, ganz entzwei. Fürs Andere dürft ihr nicht mehr essen als 2x des Tages einen Teller voll Gemüs. Mittags ein Bratwürstlein dazu und nachts ein Ei und am Morgen ein Fleischsüpplein mit Schnittlauch drauf. Was ihr mehr esset, davon wird nur der Lindwurm größer, also daß er euch die Leber erdrückt, und der Schneider hat euch nimmer viel anzumessen, aber der Schreiner. Dies ist mein Rat. Und wenn ihr mir nicht folgt, so hört ihr im andern Frühjahr den Kuckuck nimmer schreien. Tut, was ihr wollt.« Als der Patient so mit ihm reden hörte, ließ er sich sogleich den andern Morgen die Stiefel salben und machte sich auf den Weg, wie ihm der Doktor befohlen hatte. Den ersten Tag ging es so langsam, daß wohl eine Schnecke hätte können sein Vorreiter sein, und wer ihn grüßte, dem dankte er nicht, und wo ein Würmlein auf der Erde kroch, das zertrat er. Aber schon am 2. und am 3. Morgen kam es ihm vor, als wenn die Vögel schon lange nimmer so lieblich gesungen hätten wie heut, und der Tau schien ihm so frisch, und die Kornrosen im Feld so rot, und alle Leute, die ihm begegneten, sahen so freundlich aus, und er auch. Und alle Morgen, wenn er aus der Herberge ausging, war's schöner, und er ging leichter und munterer dahin. Und als er am 18. Tage in der Stadt des Arztes ankam und den andern Morgen aufstand, war es ihm so wohl, daß er sagte: »Ich hätte zu keiner ungeschickteren Zeit können gesund werden als jetzt, wo ich zum Doktor soll. Wenn's mir doch nur ein wenig in den Ohren brauste oder das Herzwasser lief mir.« Als er zum Doktor kam, nahm ihn der Doktor bei der Hand und sagte ihm: »Jetzt erzählt mir denn noch einmal von Grund aus, was euch fehlt.« Da sagte er: »Herr Doktor, mir fehlt Gottlob nichts, und wenn ihr so gesund seid wie ich, so soll's mich freuen.« Der Doktor sagte: »Das hat euch ein guter Geist geraten, daß ihr meinem Rat gefolgt habt. Der Lindwurm ist jetzt abgestanden, aber ihr habt noch Eier im Leib, deswegen müsst ihr wieder zu Fuß heimgehen und daheim fleißig Holz sägen, das niemand sieht, und nicht mehr essen, als euch der Hunger ermahnt, damit die Eier nicht ausschlupfen. So könnt ihr ein alter Mann werden.« Aber der reiche Fremdling sagte: »Herr Doktor, ihr seid ein feiner Kauz, und ich versteh euch wohl«, und hat nachher dem Rat gefolgt und 87 Jahre, 4 Monate, 10 Tage gelebt wie ein Fisch im Wasser, so gesund, und hat alle Neujahr dem Arzt 20 Dublonen zum Gruß geschickt. Ende von »Der geheilte Patient« von Johann Peter Hebel. »Kann nit verstan« von Johann Peter Hebel, 1809. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im November 2009. »Kann nit verstan« von Johann Peter Hebel. Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen und Gundelfingen, so gut als in Amsterdam, Betrachtungen über den Unbestand aller irdischen Dinge anzustellen, wenn er will, und zufrieden zu werden mit seinem Schicksal, wenn auch nicht viel gebratene Tauben für ihn in der Luft herumfliegen. Aber auf dem seltsamsten Umweg kam ein deutscher Handwerksbursche in Amsterdam durch den Irrtum zur Wahrheit und zu ihrer Erkenntnis. Denn als er in diese große und reiche Handelsstadt voll prächtiger Häuser, wogender Schiffe und geschäftiger Menschen gekommen war, fiel ihm sogleich ein großes und schönes Haus in die Augen, wie er auf seiner ganzen Wanderschaft von Duttlingen bis nach Amsterdam noch keines erlebt hatte. Lange betrachtete er mit Verwunderung dies kostbare Gebäude, die 6 Kamine auf dem Dach, die schönen Gesimse und die hohen Fenster, größer als an des Vaters Haus daheim die Tür. Endlich konnte er sich nicht entbrechen, einen Vorübergehenden anzureden. »Guter Freund«, redete er ihn an, »könnt ihr mir nicht sagen, wie der Herr heißt, dem dieses wunderschöne Haus gehört, mit den Fenstern voll Tulipanen, Sternenblumen und Levkojen?« Der Mann aber, der vermutlich etwas Wichtigeres zu tun hatte und zum Unglück gerade so viel von der deutschen Sprache verstand als der Fragende von der holländischen, nämlich nichts,

Mit diesen Gedanken begleitete er die Leiche, als wenn er dazugehörte, bis ans Grab, sah den vermeinten Herrn Kannitverstan hinabsenken in seine Ruhestätte und ward von der holländischen Leichenpredigt, von der er kein Wort verstand, mehr gerührt als von mancher Deutschen, auf die er nicht Acht gab. Endlich ging er leichten Herzens mit den andern wieder fort, verzehrte in einer Herberge, wo man Deutsch verstand, mit gutem Appetit ein Stück Limburger Käse, und wenn es ihm wieder einmal schwer fallen wollte, daß so viele Leute in der Welt so reich seien und er so arm, so dachte er nur an den Herrn Kannitverstan in Amsterdam, an sein großes Haus, an sein reiches Schiff und an sein enges Grab. Ende von Kannitverstan von Johann Peter Hebel. Der Kürbis und die Eichel von Christoph von Schmidt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im November 2009. Der Kürbis und die Eichel von Christoph von Schmidt. Ein Bauersmann lag in dem Schatten einer Eiche und betrachtete eine Kürbisstaude, die an dem nächsten Gartenzaune emporwuchs. Da schüttelte er den Kopf und sagte: das gefällt mir nicht, dass die kleine, niedrige Staude eine so große, prächtige Frucht trägt, der große, herrliche Eichbaum aber nur so kleine, armselige Früchte hervorbringt. Wenn ich die Welt erschaffen hätte, so hätte mir der Eichbaum mit lauter großen, goldgelben, zentnerschweren Kürbissen prangen müssen. Das wäre eine Pracht zum Ansehen gewesen. Kaum hatte er dieses gesagt, so fiel hoch von dem Gipfel des Baumes eine Eichel herab und traf ihn so stark auf die Nase, daß sie blutete. »O weh«, rief jetzt der erschrockene Mann, »da habe ich für meine Nasenweisheit einen derben Nasenstüber bekommen. Wenn diese Eichel ein Kürbis gewesen wäre, so hätte er mir die Nase ganz zerquetscht.« Mit Weisheit und mit Wohlbedacht hat Gott die ganze Welt gemacht. Ende von Der Kürbis und die Eichel von Christoph von Schmidt. Die Anschlagzettel aus Schilderungen aus Paris von Ludwig Börne 1822 bis 24. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im November 2009. Ludwig Börne. Schilderungen aus Paris. Die Anschlagzettel. Wenn man in Paris Langeweile hat und kein Geld, doch trifft das eine seltener ein als das andere, kann man sich die Langeweile auch ohne Geld vertreiben. Zu den vielen dazu dienenden öffentlichen Unterhaltungen gehören auch die Anschlagzettel, die man ganz unentgeltlich zwar nicht benutzen, doch lesen kann. Paris hat, wie jede deutsche Stadt, seine Intelligenzblätter, Petits Affiches genannt. Ich habe aber in einer großen Sammlung nichts Merkwürdiges weitergefunden als ein protestantisches Dienstmädchen, das als Köchin in ein Haus zu kommen sucht, wo sie ihrer Religion obliegen könne. Es ist leicht zu erklären, warum die feinern Spitzbübereien und Bedürfnisse in diesen Petits Affiches nicht angeboten werden. Erstens, weil sie von Fremden und höheren Ständen wenig gelesen werden. Und zweitens, weil sie den Anzeigenden nicht Platz genug gewähren, sich gehörig auszusprechen. Die Pariser loben ihre Waren und andere Kunsterzeugnisse niemals im Lapidarstil, und wenn sie, weil ihnen etwas gelungen, sich selbst loben, sagen sie nicht wie Cäsar: Ich kam, sah und siegte. Sie sind zu bescheiden, sondern sie gebrauchen viele und große Worte und erzählen ihre Feldzüge umständlich. Die Anschlagzettel sind ihre Kommentarien. Man findet diese an 100 Häusern und Mauern, die ihnen als Sammelplätze dienen. Hier sind es aber keine Narrenhände, welche die Wände bekleben, sondern sehr kluge Leute. Sie wissen nämlich, mit wem sie es zu tun haben, mit Franzosen, die mit ihren Augen nicht bloß sehen, sondern auch hören, riechen, fühlen und schmecken. Darum sind die Zettel von ungeheurer Größe. Man könnte auf manche derselben ein ganzes Quartal des Berliner Freimütigen abdrucken, man brauchte bloß die Sperre der Originalausgabe aufzuheben. Auch bedienen sie sich seit einiger Zeit der großen englischen Buchstaben von durchbrochener Arbeit, an welchen die weißen leeren Stellen in den schwarzen Balken als ägyptische Hieroglyphen rätselhaft erscheinen. Ich will einige Muster von diesen Anschlagzetteln zur Kenntnis des wissbegierigen Lesers bringen und dabei den Text mit den nötigen moralischen Anmerkungen begleiten. Die erste Ankündigung, die ich las, fiel mir darum auf, weil sie nur auf einem Folioblatte gedruckt war. Sie leuchtete durch ihre Bescheidenheit hervor. Sie bietet Schreiblustigen Plume sans fin an, das heißt unendliche Federn, Federn, die unaufhörlich schreiben. Eine in Deutschland längst bekannte Erfindung. Schriftsteller, die sich ihrer bedienen, brauchen nur dafür zu sorgen, dass ihnen die Gedanken zufließen. Denn was die Tinte betrifft, so fließt diese aus einem kleinen, hohlen Gefäße von Metall, das der Feder angeschraubt wird, unaufhörlich von selbst zu. So oft die Feder trocken geworden ist, gibt ihr der Schreibfinger einen leichten Druck, und dann rollt sich ein Tropfen Tinte in die Spalte hinab und erfrischt sie. Neben diesem Zettel breitet sich ein anderer aus, der 2 Ellen feine holländische Leinwand lang ist. Die Buchstaben wechseln in allen Farben des Regenbogens ab, die schwarzen ungerechnet. Oben stehen die Worte, und zwar flammenfarbig, wie es ihr mordbrennerischer Sinn erfordert: Aber les perruques. In manchem Schweizer und deutschen Ländchen würde das als ein Aufruf zur Empörung gegen die Behörden angesehen werden. Hier aber durfte man so etwas unter der Aufsicht der Polizei drucken lassen. Doch scheint es, dass sich die Pariser Polizei auch später eines Bessern besonnen hat, denn in einer zweiten Auflage des nämlichen Zettels heißt es nicht mehr »Abat les perruques«, sondern, zwar ironischer, aber minder staatsgefährlich, »Adieu les perruques«. Der Perückentöter macht bekannt. Enfin, malgré l'envie, l'eau merveilleuse de M. Brescon triomphe. Le plus incrédule est maintenant convaincu que cette eau fait croître les cheveux sur les têtes les plus chauves, les conserve et les empêche de blanchir. O du Haarkräusler, was hast du getan? Du hast die weißen Haare zerstört, die Schneedecke des Lebens weggezogen. Woran soll man künftig Jünglinge von Greisen unterscheiden? Wo soll man Weisheit, wo Schönheit und Stärke suchen? Was soll Mädchen und Fürsten in ihrer Wahl leiten? Das hättest du wohl bedenken sollen, Haarkräusler. Diesem Zettel schließt sich verwandtschaftlich folgender an: Madame Saint-Ginet et ses demoiselles ont l'honneur de prévenir qu'elles se chargent de teindre ou d'épiler les cheveux blancs, telle quantité qu'en en est. Elles se transportent en ville, si les dames le désirent. Der gefühlvolle Leser wird schon von selbst wissen, was hierbei zu denken hat. Nützlicher ist die folgende Ankündigung von neuen Sparkochtöpfen, Calefacteur genannt. Es heißt von ihnen: La cuisson commence par quelques centimes de combustible, continue sans feu et sans soin pendant 6 heures, au bout desquelles le liquide, d'abord bouillant, ne s'est éloigné d'ébullition que de quelques degrés. Eine schöne Erfindung. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass einer etwas zu kochen habe. Der unglückliche arme Teufel aber, welchem es daran fehlt, kann sich zwar vor wie nach erhängen, erschießen, vergiften, aber ersaufen kann sich nicht mehr in Paris. Das lehrt ein Zettel mit der Überschrift »On ne peut plus se noyer«. Eine neu erfundene Schwimmmaschine verhindert dieses. Diese Maschine wird größer oder kleiner verfertigt, je nach der körperlichen Größe der Person, die sich ihrer bedient, so dass sie immer den 25. Teil des Körpergewichtes schwer ist. Nach diesem Verhältnisse kostet sie 30 bis 180 Franken. Leichtes Volk erhält sich also wohlfeil über dem Wasser, wichtigen Leuten aber kostet dieses viel. Auf dem festen Lande ist es gerade so. Galerie métallique de la fidélité. Was heißt das? Es wird zur Subskription auf eine Medaillensammlung eingeladen, in der alle fidelen Franzosen abgemünzt werden sollen. Da werden sie viel zu tun haben. Die Fidélité métallique ist gar groß in Frankreich. Der Prospektus führt zum Motto: Le premier devoir de l'homme est la fidélité à son roi, wodurch auf eine feine Art zu verstehen gegeben wird, dass die Schweizer, Amerikaner und Frankfurter keine Menschen sind. Bücher anzeigen. L'art de choisir une femme et d'être heureux avec elle kostet 30 sous. Aber l'art de se faire aimer de son mari à l'usage des demoiselles à marier kostet 3 Franken, also das Doppelte. Ist das eheliche Glück der Männer weniger wert als das der Weiber? Oder ist die Kunst, mit Männern glücklich zu sein, eine schwerere Kunst, die sich der Lehrer teurer bezahlen lässt? Eins von beiden muss wohl der Fall sein. Cravassiana. Das Übrige kann ich nicht lesen, der Zettel hängt zu hoch. wahrscheinlich ein Lehrbuch über die Kunst, das Halstuch zu knüpfen. Eine der wichtigsten der freien, schönen Künste. Die sibyllinischen Bücher der Pariser Moden erzählen im grauen Altertume. Unter Bonapartes Konsulat wäre einst ein schöner Jüngling 3 Stunden vor dem Spiegel gestanden und habe versucht, sich das Halstuch malerisch umzubinden, es sei ihm aber nicht geglückt. Endlich habe er verzweiflungsvoll die Halsbinde umgeworfen und mit Tränen der Wut die Schleife gezogen. Doch im Zufall sei ein Gott gewesen. Nie früher habe die langsame Kunst so Herrliches zustande gebracht als hier der rasche Geist der Natur, und 8 Sommertage lang wäre die Schleife des schönen Jünglings regel geblieben. Verlorne Sachen. Jemand hat 2 Dinge verloren. Erstens einen dunkelgrünen Papagei. Wer ihn zurückbringt, erhält 50 Franken zur Belohnung. Zweitens das Miniaturporträt einer Frau, auf Elfenbein gemalt. Dem ehrlichen Finder werden 10 Franken angeboten. Man ersieht daraus, dass der Eigentümer verheiratet und dass das Elfenbein teuer ist in Paris. Ein junger Mensch, au désespoir, hat 8000 Franken verloren. Wer sie zurückbringt, erhält 2000 Franken zur Belohnung. Mit großen Buchstaben steht auf dem Zettel gedruckt: Appel à la conscience. Man hat aber wenige Beispiele, dass dieses Appellationsgericht das Urteil der ersten Instanz, welche entschieden, der Finder solle das Geld behalten, reformiert habe. Gleich nebenbei ist eine andere Bekanntmachung, die dem Finder von verlorenen 1500 Franken in Banknoten ganz naiv bemerkt, er brauche davon nur 1000 Franken dem Eigentümer unter Kuvert zuzuschicken, die übrigen 500 Franken aber könne er für sich behalten. Es muss also in Paris doch nicht ganz an Beispielen von ehrlichen Leuten fehlen, denn sonst würde man die Druckkosten zu solchen Anschlagzetteln nicht verschwenden. Mit dem Gelde, das junge Commis oft verloren zu haben erklären, hat es aber manchmal die Bewandtnis, dass sie das Geld verspielt. Erst kürzlich wurde ein wohlgesitteter junger Mensch von seinem Prinzipal mit 50.000 Franken ausgeschickt. Zufällig führte sein Weg durch das Palais Royal. Der böse Geist kommt über ihn, er spielt, verliert das Geld und stürzt sich in die Seine. Über eine Naivität der französischen Regierung konnte ich mich nicht genug wundern. Neulich erschien die amtliche Statistik der Stadt Paris. Darin wird bemerkt, unter ich weiß nicht mehr wie vielen 100 Selbstmorden, die sich im vorigen Jahre in Paris ereignet, wären 223 Folgen der Spielsucht gewesen. Und das erzählen sie selbst. Als wenn die Spielsucht wie die Schwindsucht wäre, deren Tödlichkeit man nicht verhüten könne. Sie sagen zwar, öffentliche Spielhäuser wären notwendige Übel in Paris, denn ohne sie würde heimlich gespielt werden, und dann könne die Polizei keine Aufsicht halten. Das sind aber leere Ausflüchte. Die Polizei könnte ebenso gut jedes geheime Spielhaus entdecken, als sie jeden, der ihr politisch verdächtig geworden ist, ausfindig macht, wenn ihr an dem einen so viel gelegen wäre als am anderen. Die Sache liegt daran, Erstens zieht die Polizei jährlich 5 Millionen Spielpacht, welches Geld sie auf ihre eigentümliche, edle Art verwendet. Zweitens werden die Spielhäuser als die Kloaken angesehen, wo alles schlechte Volk zusammenfließt, die also die Reinhaltung der Stadt erleichtern. Und drittens dienen die Spielhäuser der Polizei als Sklavenmärkte, wo sie ihre geheimen Agenten anwirbt und zusammenkauft. Da finde ich unter den Windbeuteln den Namen eines ehrlichen Deutschen. Was will der? Er bietet seinen Unterricht in der deutschen, englischen und italienischen Sprache an, die Stunde zu 6 Franken. Den Schülern, welche nach Verlauf von einigen Monaten finden werden, dass sie nichts bei ihm gelernt, will er ihr Geld zurückgeben. Deutsche Treue. Madame Garnerin steigt den nächsten Sonntag mit einem Luftballon auf. Man muss das Schauspiel selbst mit ansehen. Am Zettel ist nur das merkwürdig, dass die ersten Plätze 40 Franken die Person kosten. Dort das Riesenblatt mit dem großen Holzschnitte am Kopfe. Es ist ein Kapaun am Bratspieß. Nein, es ist ein ungeheures Ochsenauge, von einem Messer durchstochen, welches eine Starrnadel vorstellen soll. Ein Médecin Oculist bietet seine Dienste an. Gut, dass Blinde den Zettel nicht sehen können. Das Schwert im Auge würde sie abschrecken. Der Okulist bemerkt schlau: Rien sans lui. Er führt mit Namen und Wohnungen eine Liste der Personen an, die er operiert, aber der Kürze wegen erwähnt er nur die Geheilten, die andern nicht. Er handelt auch mit allerlei kleinen optischen Waren und gibt nicht bloß die Gläser, sondern auch die Augen dazu her. Er hat eine Collection considérable d'yeux artificiels humains, qui imite parfaitement la nature. Wer sie in Dutzenden kauft, erhält sie wohlfeiler. Da der Okulist auch Tränenfisteln heilt, so gehört seine Ankündigung in das Fach der romantischen Literatur. Er wohnt, sehr malerisch, in der Rue de la Monnaie. Ein Zettel in englischer Sprache lautet wie folgt: Should the following lines be seen by the young gentleman who was drinking his café in the Palais Royal on Sunday the 20th of July last, he is most earnestly requested to come to the Hôtel de Londres numéro 15 rue de l'Échiquier, where he will see that relation who so much astonished him on passing by at that time. Paris, August the 4th. Sehr rätselhaft. Ist es eine Männer- oder eine Weiberstimme? Ist es eine Herausforderung? Ist es ein Sirenenlied? Ist ein Engländer unglücklicherweise seiner Frau begegnet, die ihm von Douvres nachgeschifft, und ist er schnell und erschrocken an ihr vorbeigeschlüpft? Doch was es auch sei, konnte eine gefundene Stricknadel dem Kotzebue Stoff zu einem Schauspiele in 5 Akten geben, so ist diese Anzeige mehr als genug, einen Roman in 3 Bänden daraus zu machen. Auch an Zetteln in italienischer Sprache fehlt es nicht, aber deutsche Ankündigungen habe ich noch nicht gesehen. die einzige öffentliche deutsche Inschrift, die mir in Paris vorgekommen, steht in goldenen Buchstaben an der Glastüre eines Kaffeehaus und lautet: Deutsches Frühstück. Wahrscheinlich ist dieses Frühstück aus den ewig denkwürdigen Jahren 1814 und 15 übrig geblieben. Worin es bestehen mag, weiß ich nicht. Vielleicht in Biersuppe und im Allgemeinen Anzeiger. Ende von Die Anschlagzettel aus Schilderungen aus Paris von Ludwig Börne. Klugheit, Stärke, Glück von Arthur Schopenhauer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Juli 2009. Klugheit, Stärke, Glück von Arthur Schopenhauer. Drei Weltmächte gibt es, sagt sehr treffend ein Alter. Klugheit, Stärke und Glück. Ich glaube, dass die zuletzt genannte am meisten vermag. Denn unser Lebensweg ist dem Lauf eines Schiffes zu vergleichen. Das Schicksal spielt die Rolle des Windes, indem sie uns schnell weit fördert oder weit zurückwirft. Wogegen unser eigenes Mühen und Treiben nur wenig vermag. Dieses nämlich spielt dabei die Rolle der Ruder. Wenn solche durch viele Stunden langes Arbeiten uns eine Strecke vorwärts gebracht haben, wirft ein plötzlicher Windstoß uns ebenso weit zurück. Ist er hingegen günstig, so fördert er uns dermaßen, daß wir der Ruder nicht bedürfen. Diese Macht des Glückes drückt unübertrefflich ein spanisches Sprichwort aus. Gib deinem Sohne Glück und wirf ihn ins Meer. Wohl ist der Zufall eine böse Macht, der man so wenig wie möglich anheimstellen soll. Doch wer ist unter allen Gebern der einzige, welcher, indem er gibt, uns zugleich aufs Deutlichste zeigt, daß wir gar keine Ansprüche auf seine Gaben haben, daß wir solche durchaus nicht unserer Würdigkeit, sondern ganz allein seiner Güte und Gnade zu danken haben, und daß wir eben hieraus die freudige Hoffnung schöpfen dürfen, noch ferner manche unverdiente Gabe demutsvoll zu empfangen. Es ist der Zufall, er, der die königliche Kunst versteht, einleuchtend zu machen, daß gegen seine Gunst und Gnade alles Verdienst ohnmächtig ist und nichts gilt. Ende von Klugheit, Stärke, Glück von Arthur Schopenhauer. Nachdenken und Verstand bei Tieren. Ausschnitt aus dem Kapitel Vergleichung der Geisteskräfte des Menschen mit denen der niederen Tiere. Aus Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl von Charles Darwin. Deutsch von Victor Carus, 1875. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im November 2009. Nachdenken und Verstand bei Tieren von Charles Darwin. unter allen Fähigkeiten des menschlichen Geistes steht, wie wohl allgemein zugegeben wird, der Verstand obenan. Es bestreiten wohl wenige Personen noch, daß die Tiere eine gewisse Fähigkeit des Nachdenkens haben. Fortwährend kann man sehen, daß Tiere zuwarten, überlegen und sich entschließen. Es ist eine bezeichnende Tatsache, daß, je mehr die Lebensweise irgendeines besonderen Tieres von einem Naturforscher beobachtet wird, dieser ihm desto mehr Verstand zuschreibt und desto weniger die Handlungen nicht angelernten Instinkten beilegt. In späteren Kapiteln werden wir sehen, daß Tiere, welche äußerst niedrig in der Stufenleiter stehen, offenbar einen gewissen Grad von Verstand zeigen. Es ist ohne Zweifel oft schwierig, zwischen den Äußerungen des Verstandes und denen des Instinkts zu unterscheiden. So bemerkt Dr. Hayes in seinem Werke über das offene Polarmeer wiederholt, dass seine Hunde, statt die Schlitten in einer kompakten Masse zu ziehen, auseinander gingen und sich trennten, wenn sie auf dünnes Eis kamen, so dass ihr Gewicht gleichmäßiger verteilt wurde. Dies war oft das erste Warnungszeichen, welches die Reisenden erhielten, daß das Eis dünn und gefährlich werde. Handelten nun die Hunde nach der Erfahrung jedes einzelnen Individuums so oder nach dem Beispiele der älteren und gescheiteren Hunde oder nach einer ererbten Gewohnheit, das heißt nach einem Instinkte? Dieser Instinkt könnte wohl in jener Zeit entstanden sein, als vor langen Jahren Hunde zuerst von den Eingeborenen dazu benutzt wurden, Schlitten zu ziehen. Oder es könnten die arktischen Wölfe, die Urväter der Eskimo-Hunde, diesen Instinkt erlangt haben, der sie zwang, ihre Beute nicht in einer geschlossenen Masse anzugreifen, wenn sie sich auf dünnem Eise befanden. Wir können nur nach den Umständen, unter welchen gewisse Handlungen vollzogen werden, beurteilen, ob sie Folge eines Instinktes oder eine Verstandesäußerung oder nur Folgen einer bloßen Ideenassoziation sind. Doch steht ja das Letztere mit Verstand im engsten Zusammenhange. Einen merkwürdigen Fall hat Professor Möbius von einem Hechte erzählt, welcher durch eine Glasplatte von dem benachbarten, mit Fischen besetzten Aquarium getrennt war und sich, bei den Versuchen, die andern Fische zu fangen, oft mit solcher Heftigkeit gegen das Glas anstieß, daß er zuweilen ganz betäubt war. 3 Monate hindurch tat er dies beständig, endlich lernte er aber, vorsichtig zu sein und tat es nicht mehr. Nun wurde die Glasplatte entfernt, der Hecht griff aber diese besonderen Fische nicht an, obschon er andere, die später eingesetzt waren, verschlang. So stark war die Idee des Stoßes in seinem schwachen Verstande mit den Angriffen auf seine früheren Nachbarn assoziiert. Wenn ein Wilder, welcher niemals eine große Fensterscheibe gesehen hat, auch nur ein einziges Mal gegen eine solche angerannt wäre, so würde er für eine geraume Zeit nachher einen Stoß mit einem Fensterrahmen assoziieren. Wahrscheinlich aber, sehr verschieden vom Hechte, würde er über die Natur des Hindernisses Überlegungen anstellen und unter analogen Umständen vorsichtig sein. Wie wir nun gleich sehen werden, genügt es bei Affen zuweilen, dass sie infolge einer einmal ausgeführten Handlung einen schmerzhaften oder andern unangenehmen Eindruck erhalten, um sie von einer Wiederholung derselben abzuhalten. Wenn wir diesen Unterschied zwischen dem Affen und dem Hechte einfach dem zuschreiben, dass die Ideenassoziation bei dem einen um so viel stärker und dauernder ist als bei dem andern, trotzdem dass der Hecht den so viel schwereren Schaden erlitt, können wir wohl in Bezug auf den Menschen behaupten, dass ein ähnlicher Unterschied den Besitz eines fundamental verschiedenen Geistes bedingt? Uso erzählt, daß beim Übergang über eine weite und dürre Ebene in Texas seine Hunde sehr vom Durst litten und daß sie zwischen 30 und 40 Mal Vertiefungen hinabjagten, um nach Wasser zu suchen. Diese Vertiefungen waren keine Täler, auch waren weder Bäume darin, noch zeigten sie irgendeine andere Verschiedenheit der Vegetation. Da sie absolut trocken waren, konnte auch kein Geruch nach feuchter Erde dagewesen sein. Die Hunde benahmen sich so, als wüssten sie, daß eine Vertiefung in dem Boden ihnen die beste Chance, Wasser zu finden, darböte. Uso hat dasselbe Benehmen auch bei anderen Tieren beobachtet. Ich habe es gesehen, und ich bin überzeugt, andere auch, dass, wenn irgendein kleiner Gegenstand vor einem der Elefanten im zoologischen Garten auf den Boden geworfen wird, zu weit für ihn, um ihn zu erreichen, er dann mit seinem Rüssel jenseits des Gegenstandes auf den Boden bläst, um durch den dort von allen Seiten reflektierten Luftstrom den Gegenstand in seinen Bereich treiben zu lassen. Ferner teilte mir ein bekannter Ethnolog, Herr Westrop, mit, dass er in Wien beobachtet habe, wie ein Bär mit seiner Pfote in dicht an seinem Käfig stehendem Wasser eine Strömung zu erregen suchte, um ein Stückchen auf dem Wasser schwimmenden Brodes in seinen Bereich zu bringen. Diese Handlungen des Elefanten und Bären können kaum dem Instinkt oder vererbter Gewohnheit zugeschrieben werden, da sie für die Tiere im Naturzustande nur von wenig Nutzen sein würden. Was ist nun der Unterschied zwischen solchen Handlungen, wenn sie ein unkultivierter Mensch ausführt und wenn sie eines der höheren Tiere verrichtet? Der Wilde und der Hund haben oft an niedrigen Stellen Wasser gefunden, und das Zusammentreffen unter solchen Umständen wurde in ihrem Geiste assoziiert. Ein kultivierter Mensch würde vielleicht irgendeinen allgemeinen Satz über die Sache aufstellen. Nach allem aber, was wir von Wilden wissen, ist es äußerst zweifelhaft, ob sie dies tun, und ein Hund tut es sicherlich nicht. Ein Wilder wird aber ebenso wie ein Hund in derselben Weise suchen, aber auch häufig enttäuscht werden, und bei beiden scheint es in gleicher Weise eine Handlung des Verstandes zu sein. Mag nun irgendein allgemeiner Satz über den Gegenstand bewusstermaßen dem Geiste vorgestellt werden oder nicht? Dasselbe wird auch für den Elefanten und den Bären gelten, welche Strömungen in der Luft oder im Wasser erzeugen. Der Wilde würde sicherlich weder wissen noch sich darum kümmern, nach welchen Gesetzen die gewünschten Bewegungen hervorgebracht werden, und doch würde die Handlung durch einen rohen Prozess der Überlegung geleitet werden, und zwar so sicher, wie es ein Philosoph in der längsten Kette seiner Deduktionen wird. Ohne Zweifel würde der Unterschied zwischen ihm und einem der höheren Tiere darin bestehen, dass er viel geringfügigere Umstände und Bedingungen beachten und jeden Zusammenhang zwischen ihnen nach einer viel kürzeren Erfahrung beobachten würde, und dies ist von einer durchgreifenden Bedeutung. Ich hielt ein sorgfältiges Tagebuch über die Handlungen eines meiner Kinder, und als es ungefähr 11 Monate war und ehe es noch ein einziges Wort sprechen konnte, wurde ich beständig von der, verglichen mit dem intelligentesten Hunde, den ich je gesehen, so bedeutenderen Schnelligkeit frappiert, mit welcher alle Arten von Gegenständen und Lauten in seinem Geiste assoziiert wurden. Die höheren Tiere weichen aber in genau derselben Weise in Bezug auf dies Assoziationsvermögen von den niedriger stehenden, wie zum Beispiel dem Hechte, ab, und ebenso auch in Bezug auf das Ziehen von Schlüssen und auf Beobachtung. die nach einer sehr kurzen Erfahrung sich einstellenden Verstandesschlüsse zeigen sich schon gut in der nachfolgend geschilderten Handlungsweise amerikanischer Affen, welche in ihrer Ordnung ziemlich tief stehen. Ränger, ein höchst sorgfältiger Beobachter, gibt an, daß, als er seinen Affen in Paraguay zuerst Eier gab, sie dieselben zerbrachen und daher viel von ihrem Inhalt verloren. Später schlugen sie vorsichtig das eine Ende an einem harten Körper ein und nahmen die Schalenstückchen mit ihren Fingern heraus. Hatten sie sich einmal mit irgendeinem scharfen Werkzeuge geschnitten, so wollten sie es nicht wieder berühren oder es nur mit der größten Vorsicht behandeln. Stücke Zuckers wurden ihnen oft in Papier eingewickelt gegeben, und Ränger tat zuweilen eine lebendige Wespe in das Papier, so daß sie beim hastigen Entfalten gestochen wurden. War dies aber einmal der Fall gewesen, so hielten sie stets das Päckchen zuerst an ihre Ohren, um irgendeine Bewegung im Innern zu entdecken. Die folgenden Fälle beziehen sich auf Hunde. Mr. Colquhoun schoss zwei wilde Enten flügellahm, welche auf das jenseitige Ufer eines Flusses fielen. Sein Wasserhund versuchte, beide auf einmal herüberzubringen, es gelang ihm aber nicht. Trotzdem man wußte, daß er nie vorher auch nur eine Feder gekrümmt hätte, biß er die eine Ente tot, brachte die andere herüber und ging nun zu dem toten Vogel zurück. Oberst Hutchinson erzählt, daß zwei Rebhühner auf einmal geschossen wurden, das eine wurde getötet, das andere verwundet. Das letztere rannte fort und wurde vom Hunde gefangen, welcher auf dem Rückwege beim toten Vogel vorbeikam. Er blieb stehen, offenbar sehr in Verlegenheit, und nach ein- oder zweimaligem Versuchen, wobei er fand, daß er es nicht mitnehmen konnte, ohne das flügellahm geschossene entwischen zu lassen, überlegte er einen Augenblick, biß dann dieses mit einem kräftigen Ruck absichtlich tot und brachte dann beide Vögel auf einmal. Es war dies das einzige bekannte Beispiel, daß er je mit Absicht irgendwelches Wildpret verletzt hätte. Hier haben wir Verstand, wenn auch nicht durchaus vollkommenen, denn der Hund hätte den verwundeten Vogel zuerst bringen und dann nach dem Toten zurückkehren können, wie es in dem Falle mit den zwei wilden Enten geschah. Ich führe die vorstehenden Fälle an, da für sie die Gewähr zweier unabhängiger Zeugen spricht, weil in beiden Beispielen die Wasserhunde nach Überlegung eine von ihnen ererbte Gewohnheit durchbrachen, die das apportierte Wild nicht zu töten, und weil sie zeigen, wie stark die Fähigkeit der Überlegung gewesen sein muß, daß sie eine fixierte Gewohnheit überwand. Ich will mit der Anführung einer Bemerkung Humboldts schließen. Der Maultiertreiber in Südamerika sagt: Ich will Ihnen nicht das Maultier geben, dessen Schritt am leichtesten ist, sondern lamas racional, das, welches es sich am besten überlegt. Und Humboldt fügt hinzu: Dieser populäre Ausdruck, den lange Erfahrung diktiert, widerspricht der Annahme von belebten Maschinen vielleicht besser als alle Argumente der spekulativen Philosophie. Nichtsdestoweniger leugnen selbst jetzt noch einige Schriftsteller, daß die höheren Tiere auch nur eine Spur von Verstand haben. Sie versuchen, wie es scheint, durch bloße Wortklauberei alle die oben angeführten Tatsachen wegzuexplizieren. Fußnote: Es freut mich zu sehen, daß ein so scharfsinniger Denker wie Leslie Stephen, da wo er von der vermeintlich unübersteiglichen Schranke zwischen dem Geiste des Menschen und der niedern Tiere spricht, Darwinism and Divinity, Essays on Free Thinking, 1873, Seite 80, das folgende sagt: In der Tat scheinen uns die aufgestellten Unterschiede auf keinem besseren Grunde zu ruhen als eine große Zahl anderer metaphysischer Distinktionen, auf der Annahme nämlich, dass, weil man zwei Dingen verschiedene Namen geben kann, sie deshalb auch verschiedener Natur sein müssen. Es ist schwer zu verstehen, wie jemand, der nur irgend jemals einen Hund gehalten oder einen Elefanten gesehen hat, an dem Vermögen eines Tieres zweifeln kann, die wesentlichen Prozesse des Nachdenkens auszuüben. Ende Fußnote. Ich glaube, es ist nun gezeigt worden, dass der Mensch und die höheren Tiere, besonders die Primaten, einige wenige Instinkte gemeinsam haben. Alle haben dieselben Sinneseindrücke und Empfindungen, ähnliche Leidenschaften, Affekte und Erregungen, selbst die komplexeren wie Eifersucht, Verdacht, Ehrgeiz, Dankbarkeit und Großherzigkeit. Sie üben Betrug und rächen sich. Sie sind empfindlich für das Lächerliche und haben selbst einen Sinn für Humor. Sie fühlen Verwunderung und Neugierde. Sie besitzen dieselben Kräfte der Nachahmung, Aufmerksamkeit, Überlegung, Wahl, Gedächtnis, Einbildung, Ideen, Assoziation, Verstand, wenn auch in sehr verschiedenen Graden. Die Individuen einer und derselben Spezies zeigen gradweise Verschiedenheit im Intellekt, von absoluter Schwachsinnigkeit bis zu großer Trefflichkeit. Sie sind auch dem Wahnsinn ausgesetzt, wenn schon sie weit weniger oft daran leiden als der Mensch. Nichtsdestoweniger haben viele Schriftsteller behauptet, dass der Mensch durch seine geistigen Fähigkeiten von allen niederen Tieren durch eine unüberschreitbare Schranke getrennt sei. Ich habe mir früher eine Sammlung von über 20 solcher Aphorismen gemacht, sie sind aber beinahe wertlos, da ihre große Zahl und Verschiedenheit die Schwierigkeit, wenn nicht die Unmöglichkeit des Versuches darlegen. Es ist behauptet worden, dass nur der Mensch allein einer allmählichen Vervollkommnung fähig sei, dass er allein Werkzeuge und Feuer gebrauche, andere Tiere sich angewöhne, Eigentum besitze, dass kein anderes Tier das Vermögen der Abstraktion habe oder allgemeine Ideen besitze, Selbstbewusstsein habe und sich selbst verstehe, dass kein Tier eine Sprache gebrauche, dass nur der Mensch ein Gefühl für Schönheit habe, Launen ausgesetzt sei, das Gefühl der Dankbarkeit, des Geheimnisvollen und so weiter besitze, dass er an Gott glaube oder mit einem Gewissen ausgerüstet sei. Ich will über die wichtigeren und interessanteren der angegebenen Punkte ein paar Bemerkungen zu geben versuchen. Ende von Nachdenken und Verstand bei Tieren von Charles Darwin. Blamol von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Blamol von Gustav Meyrink. Motto: Wahrhaftiglich, ohne Betrug und gewiss, ich sage dir, so wie es unten ist, ist es auch oben. Tabula Smaragdina. Der alte Tintenfisch saß auf einem dicken blauen Buch, das man in einem gescheiterten Schiffe gefunden hatte, und sog langsam die Druckerschwärze heraus. Landbewohner haben gar keinen Begriff, wie beschäftigt so ein Tintenfisch den ganzen Tag über ist. Dieser hatte sich auf Medizin geworfen, und von früh bis abend mußten die beiden armen kleinen Seesterne, weil sie ihm so viel Geld schuldig waren, um Blättern helfen. Auf dem Leibe, dort, wo andere Leute eine Taille haben, trug er einen goldenen Zwicker, ein Beutestück. Die Gläser standen weit ab, links und rechts, und wer zufällig durchsah, dem wurde grässlich schwindelig. Tiefer Friede lag ringsum. Mit einem Mal kam der Polyp angeschossen, die sackförmige Schnauze vorgestreckt, die Fangarme lang nachschleppend wie ein Rutenbündel, und ließ sich neben dem Buche nieder, wartete, bis der Alte aufschaute, grüßte dann sehr tief und wickelte eine Zinnbüchse mit eingepressten Buchstaben aus sich heraus. »Sie sind wohl der violette Pulp aus dem Steinbuttgäßchen?« fragte gnädig der Alte. »Richtig, richtig, habe ja Ihre Mutter gekannt, geborene von Oktopus. Sie, Barsch, bringen Sie mir mal den Gotthaschen Polypenalmanach her. Nun, was kann ich für Sie tun, lieber Pulp?« »Inschrift, Inschrift lesen«, hüstelte der verlegen. Er hatte so eine schleimige Aussprache und deutete auf die Blechbüchse. Der Tintenfisch stierte auf die Dose und machte gestielte Augen wie ein Staatsanwalt. »Was sehe ich? Blamol! Das ist ja ein unschätzbarer Fund, gewiß aus dem gestrandeten Weihnachtsdampfer. Blamol, das neue Heilmittel! Je mehr man davon nimmt, desto gesünder wird man. Wollen das Ding gleich öffnen lassen. Sie, Barsch, schießen Sie mal zu den zwei Hummern rüber. Sie wissen doch, Korallenbank, Ast 2, Brüder Scissors, aber rasch!« Kaum hatte die grüne Seerose, die in der Nähe saß, von der neuen Arznei gehört, huschte sie sogleich neben den Polypen. »Ach, sie nahm so gerne ein. Ach, für ihr Leben gern.« Und mit ihren vielen hundert Greifern führte sie ein entzückendes Gewimmel auf, daß man kein Auge von ihr abwenden konnte. Haifisch war sie schön. Der Mund war zwar ein bisschen groß, doch das ist gerade bei Damen so pikant. Alle waren vergafft in ihre Reize und übersahen ganz, daß die beiden Hummer schon angekommen waren und emsig mit ihren Scheren an der Blechbüchse herumschnitten, wobei sie sich in ihrem tschnätschenden Dialekt unterhielten. Ein leiser Ruck, die Dose fiel auseinander. Wie ein Hagelschauer stoben die weißen Pillen heraus und, leichter als Kork, verschwanden sie blitzschnell in die Höhe. Erregt stürzte alles durcheinander. »Aufhalten! Aufhalten!« Aber niemand hatte rasch genug zugreifen können. Nur der Seerose war es geglückt, noch eine Pille zu erwischen und sie schnell in den Mund zu stecken. Allgemeiner Unwille. Am liebsten hätte man die Brüder Scissors geohrfeigt. »Sie, Barsch, Sie haben wohl auch nicht aufpassen können. Wozu sind Sie eigentlich Assistent bei mir?« War das ein Schimpfen und Keifen. Bloß der Pulp konnte kein Wort herausbringen, hieb nur wütend mit den geballten Fangarmen auf eine Muschel, daß das Perlmutter krachte. Plötzlich trat Totenstille ein. »Die Seerose!« Der Schlag mußte sie getroffen haben. Sie konnte kein Glied rühren. Die Fühler weit von sich gestreckt, wimmerte sie leise. Mit wichtiger Miene schwamm der Tintenfisch hinzu und begann eine geheimnisvolle Untersuchung. Mit einem Kieselstein schlug er gegen einen oder den anderen Fühler oder stach hinein. Babinskisches Phänomen, Störung der Pyramidenbahnen. Nachdem er schließlich mit der Schärfe eines Flossensaumes der Seerose einmal kreuz und quer über den Bauch gefahren war, wobei seine Augen einen undurchdringlichen Blick annahmen, richtete er sich würdevoll auf und sagte, »Seitenstrangklerose, die Dame ist gelähmt.« »Ist noch Hilfe? Was glauben Sie? Helfen Sie, helfen Sie! Ich schieß rasch nach der Apotheke«, rief da das gute Seepferd. »Helfen? Herr, sind Sie verrückt? Glauben Sie vielleicht, ich habe Medizin studiert, um Krankheiten zu heilen?« Der Tintenfisch wurde immer heftiger. »Mir scheint, Sie halten mich für einen Barbier, oder wollen Sie mich verhöhnen? Sie, Barsch, Hut und Stock!« »Ja!« Einer nach dem andern schwamm fort. »Was einen hier in diesem Leben doch alles treffen kann. Schrecklich, nicht?« Bald war der Platz leer. Nur hin und wieder kam der Barsch mürrisch zurück, nach einigen verlorenen oder vergessenen Dingen zu suchen. Auf dem Grunde des Meeres regte sich die Nacht. Die Strahlen, von denen niemand weiß, woher sie kommen und wohin sie verschwinden, schwebten wie Schleier in dem grünen Wasser und schimmerten so müde, als wollten sie nie mehr wiederkehren. Die arme Seerose lag unbeweglich und sah ihnen nach in herbem Weh, wie sie langsam, langsam in die Höhe stiegen. Gestern um diese Zeit schlief sie schon längst, zur Kugel geballt, in sicherem Versteck. Und jetzt? Auf offener Straße umkommen zu müssen, wie ein Tier. Luftperlen traten ihr auf die Stirne. Und morgen ist Weihnachten. An ihren fernen Gatten mußte sie denken, der sich, weiß Gott wo, herumtrieb. 3 Monate nun schon Tangwitwe. Wahrhaftig, es wäre kein Wunder gewesen, wenn sie ihn hintergangen hätte. Ach, wäre doch wenigstens das Seepferd bei ihr geblieben. Sie fürchtete sich so. Immer dunkler war es, daß man kaum mehr die eigenen Fühler unterscheiden konnte. Breitschultrige Finsternis kroch hervor hinter Steinen und Algen und fraß die verschwommenen Schatten der Korallenbänke. Gespenstisch glitten schwarze Körper vorüber, mit glühenden Augen und violett aufleuchtenden Flossen. Nachtfische, scheußliche Rochen und Seeteufel, die in der Dunkelheit ihr Wesen trieben, mordsinnend hinter Schiffstrümmern lauernd. Scheu und leise wie Diebe öffnen die Muscheln ihre Schalen und locken den späten Wanderer auf weichen Pfühlen zu grausigem Laster. In weiter Ferne bellte ein Hundsfisch. Da zuckt durch die Ulven heller Schein. Eine leuchtende Meduse führt trunkene Zecher heim. Aalgigerln mit schlumpigen Moränendirnen an den Flossen. 2 silbergeschmückte junge Lachse sind stehen geblieben und blicken verächtlich auf die berauschende Schar. Wüster Gesang erschallt. In dem grünen Tange hab ich sie gefragt, ob sie nach mir verlange. Ja, hat sie gesagt. Darauf hat sie sich gebückt, und ich hab sie gezwickt. Ach, im grünen Tange. »No, no, aus dem Weg da, sü, sü, Frechdachs, sü«, brüllte ein Aal plötzlich. Der Silberne fährt auf. »Schweigen Sie, Sie haben's nötig, wernerisch zu reden. Glauben wohl, weil Sie das einzige Viech sind, das nicht im Donaugebiet vorkommt.« »Psst, psst«, beschwichtigte die Meduse, »schämen Sie sich doch, schauen Sie dorthin.« Alle verstummten und blickten voll Scheu auf einige schmächtige, farblose Gestalten, die sittsam ihres Weges ziehen. »Lanzettenfischchen«, flüsterte einer. »Oh, das sind hohe Herren, Hofräte, Diplomaten und so. Ja, die sind schon von Geburt dazu bestimmt. Welche Naturwunder! Haben weder Gehirn noch Rückgrat.« Minuten stummer Bewunderung. Dann schwimmen alle friedlich weiter. Die Geräusche verhallen. Totenstille senkt sich nieder. Die Zeit rückt vor. Mitternacht. Die Stunde des Schreckens. Waren das nicht Stimmen? Krevetten können es doch nicht sein, jetzt so spät. Die Wache geht um. Polizeikrebse. Wie sie scharren mit gepanzerten Beinen, über den Sand knirschend ihren Raub in Sicherheit bringen. Wehe, wer ihnen in die Hände fällt. Vor keinem Verbrechen scheuen sie zurück. und ihre Lügen gelten vor Gericht wie Eide. Sogar der Zitterrochen erbleicht, wenn sie nahen. Der Seerose stockt der Herzschlag vor Entsetzen. Sie, eine Dame, wehrlos, auf offenem Platze. Wenn man sie erblickt, sie werden sie vor den Polizeirat, den schurkischen Meineidkrebs schleppen, den größten Verbrecher der Tiefsee. Und dann... Sie nähern sich ihr. Jetzt, ein Schritt noch, und Schande und Verderben werden die Fänge um ihren Leib schlagen. Da erbebt das dunkle Wasser, die Korallenbäume ächzen und zittern wie Tang, ein fahles Licht scheint weithin. Krebse, Rochen, Seeteufel ducken sich nieder und schießen in wilder Flucht über den Sand, Felsen brechen und wirbeln in die Höhe. Eine bläulich gleißende Wand, so groß wie die Welt, fliegt durch das Meer. Näher und näher jagt der Phosphorschein. Die leuchtende Riesenflosse der Tintorera, des Dämons der Vernichtung, fegt einher und reißt abgrundtiefe, glühende Trichter in das schäumende Wasser. Alles dreht sich in wilder Hast. Die Seerose fliegt durch den Raum in brausende Weiten, hinauf und hinab, über Länder von smaragdenem Gischt. Wo sind die Krebse, wo Schande und Angst? Das brüllende Verderben stürmt durch die Welt. Ein Bacchanal des Todes, ein jauchzender Tanz für die Seele. Die Sinne erlöschen wie trübes Licht. Ein furchtbarer Ruck. Wirbel stehen und schneller, schneller, immer schneller und schneller drehen sie sich zurück und schmettern auf den Grund, was sie ihm entrissen. Mancher Panzer brach da. Als die Seerose nach dem Sturze endlich aus tiefer Ohnmacht erwachte, fand sie sich auf weiche Algen gebettet. Das gute Seepferd, es war heute gar nicht ins Amt gegangen, beugte sich über das Lager. Kühles Morgenwasser umfächelte ihr Gesicht. Sie blickte um sich. Schnattern von Entenmuscheln und das fröhliche Meckern von Geißbrassen drang an ihr Ohr. »Sie befinden sich in meinem Landhäuschen«, beantwortete das Seepferd ihren fragenden Blick und sah ihr tief in die Augen. »Wollen Sie nicht weiter schlafen, gnädige Frau? Es würde Ihnen gut tun.« Die Seerose konnte aber beim besten Willen nicht. Ein unbeschreibliches Ekelgefühl zog ihr die Mundwinkel herunter. »War das ein Unwetter heute Nacht? Mir dreht sich noch alles vor den Augen von dem Gewirbel«, fuhr das Seepferd fort. »Darf ich Ihnen übrigens mit Speck, so einem recht fetten Stückchen Matrosenspeck, aufwarten?« Bei dem bloßen Hören des Wortes Speck überkam die Seerose eine derartige Übelkeit, dass sie die Lippen zusammenpressen mußte. Vergebens. Ein Würgen erfaßte sie. Diskret blickte das Seepferd zur Seite, und sie mußte erbrechen. Unverdaut kam die Blamolpille zum Vorschein, stieg mit Luftblasen in die Höhe und verschwand. Gott sei Dank, daß das Seepferd nichts bemerkt hatte. Die Kranke fühlte sich plötzlich wie neu geboren. Behaglich ballte sie sich zusammen. O Wunder, sie konnte sich wieder ballen, konnte ihre Glieder bewegen wie früher. Entzücken über Entzücken. Dem Seepferd traten vor Freude Luftbläschen in die Augen. »Weihnachten! Heute ist wirklich Weihnachten«, jubelte es ununterbrochen. »Und das muß ich gleich dem Tintenfisch melden. Sie werden sich unterdessen recht, recht ausschlafen.« »Was finden Sie denn so Wunderbares an der plötzlichen Genesung der Seerose, mein liebes Seepferd?« fragte der Tintenfisch und lächelte mild. »Sie sind ein Enthusiast, mein junger Freund. Ich rede zwar sonst prinzipiell mit Laien. Sie, Barsch, einen Stuhl für den Herrn. Nicht über die medizinische Wissenschaft. Will aber diesmal eine Ausnahme machen und trachten, meine Ausdrucksweise Ihrem Auffassungsvermögen möglichst anzupassen. Also, Sie halten Blamol für ein Gift und schieben seiner Wirkung die Lähmung zu. Oh, welch Irrtum! Nebenbei bemerkt ist Blamol längst abgetan. Es ist ein Mittel von gestern. Heute wird allgemein Idiotinchlorür verwendet. Die Medizin schreitet nämlich unaufhaltsam vorwärts. Dass die Erkrankung mit dem Schlucken der Pille zusammentraf, war bloßer Zufall. Alles ist bekanntlich Zufall. Denn erstens hat Seitenstrangklerose ganz andere Ursachen, die Diskretion verbietet mir, sie zu nennen, und zweitens wirkt Blamol wie alle diese Mittel gar nicht beim Einnehmen, sondern lediglich beim Ausspucken. Auch dann natürlich nur günstig. Und was endlich die Heilung anbelangt, nun, da liegt ein deutlicher Fall von Autosuggestion vor. In Wirklichkeit, Sie verstehen, was ich meine, das Ding an sich, nach Kant, ist die Dame genauso krank wie gestern, wenn sie es auch nicht merkt. Gerade bei Personen mit minderwertiger Denkkraft setzen Autosuggestionen so häufig ein. Natürlich will ich damit nichts gesagt haben. Sie wissen wohl, wie hoch ich die Damen schätze. Ehret die Frauen, sie flechten und weben. Und jetzt, mein junger Freund, genug von diesem Thema. Es würde Sie nur unnötig aufregen. Apropos, Sie machen mir doch abends das Vergnügen. Es ist Weihnachten und meine Vermählung. »War? Vermäh?« platzte das Seepferd heraus, fasste sich aber doch noch rechtzeitig. »Oh, es wird mir eine Ehre sein, Herr Medizinalrat.« »Wen heiratet er denn?« fragte er beim Hinausgehen den Barsch. »Was Sie nicht sagen, die Miesmuschel? Warum nicht gar? Schon wieder so eine Geldheirat.« Als abends die Seerose, etwas spät, aber mit blühendem Teint, an der Flosse des Seepferdes in den Saal schwamm, wollte der Jubel kein Ende nehmen. Jeder umarmte sie, selbst die Schleierschnecken und Herzmuscheln, die als Brautjungfern fungierten, legten ihre mädchenhafte Scheu ab. Es war ein glänzendes Fest, wie es nur reiche Leute geben können. Die Eltern der Miesmuschel waren eben Millionäre und hatten sogar ein Meerleuchten bestellt. Vier lange Austernbänke waren gedeckt. Eine volle Stunde wurde schon getafelt, und immer kamen noch neue Leckerbissen. Dazu kredenzte der Barsch unablässig aus einem schimmernden Pokal, natürlich die Öffnung nach unten, hundertjährige Luft, die aus der Kabine eines Wracks stammte. Alles war bereits angeheitert. Die Toaste auf die Miesmuschel und ihren Bräutigam gingen in dem Knallen der Korkpolypen und dem Klappern der Messermuscheln völlig unter. Das Seepferd und die Seerose saßen am äußersten Ende der Tafel, ganz im Schatten, und achteten in ihrem Glück kaum der Umgebung. Er drückte ihr zuweilen verstohlen den einen oder anderen Fühler, und sie lohnte ihn dafür mit einem Glutblick. Als gegen Ende des Mahles die Kapelle das schöne Lied spielte, »Ja, küssen, scherzen mit jungen Herren«, ist selbst bei Frauen sehr modern, und sich dabei die Tischnachbarn der beiden verschmitzt zublinzelten, da konnte man sich dem Eindruck nicht verschließen, dass die allgemeine Aufmerksamkeit ihr allerlei zarte Beziehungen mutmaßte. Ende von Blamol von Gustav Meyrink, gelesen von Hokus Pokus. Die Wunder der Tonkunst aus Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst von Wilhelm Heinrich Wackenroder 1799. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im November 2009. Die Wunder der Tonkunst von Wilhelm Heinrich Wackenroder. wenn ich es so recht innig genieße, wie der leeren Stille sich auf einmal aus freier Willkür ein schöner Zug von Tönen entwindet und als ein Opferrauch emporsteigt, sich in Lüften wiegt und wieder still zur Erde herabsinkt, da entsprießen und drängen sich so viele neue schöne Bilder in meinem Herzen, daß ich vor Wonne mich nicht zu lassen weiß. Bald kommt Musik mir vor wie ein Vogel Phönix, der sich leicht und kühn zu eigener Freude erhebt, zu eigenem Behagen stolzierend hinaufschwebt und Götter und Menschen durch seinen Flügelschwung erfreut. Bald dünkt es mich, Musik sei wie ein Kind, das tot im Grabe lag. Ein rötlicher Sonnenstrahl vom Himmel entnimmt ihm die Seele sanft, und es genießt, in himmlischen Äther versetzt, goldne Tropfen der Ewigkeit und umarmt die Urbilder der allerschönsten menschlichen Träume. Und bald, welche herrliche Fülle der Bilder, bald ist die Tonkunst mir ganz ein Bild unsers Lebens, eine rührend kurze Freude, die aus dem Nichts entsteht und ins Nichts vergeht, die anhebt und versinkt, man weiß nicht warum, eine kleine, fröhliche, grüne Insel mit Sonnenschein, mit Sang und Klang, die auf dem dunkeln, unergründlichen Ozean schwimmt. Fragt den Tonmeister, warum er so herzlich fröhlich sei auf seinem Saitenspiel. Ist nicht, wird er antworten, das ganze Leben ein schöner Traum, eine liebliche Seifenblase, mein Tonstück desgleichen. Wahrlich, es ist ein unschuldiges, rührendes Vergnügen an Tönen, an reinen Tönen sich zu freuen, eine kindliche Freude. Wenn andere sich mit unruhiger Geschäftigkeit betäuben und von verwirrten Gedanken wie von einem Heer fremder Nachtvögel und böser Insekten umschwirrt, endlich ohnmächtig zu Boden fallen. O, so tauch ich mein Haupt in dem heiligen, kühlenden Quell der Töne unter. Und die heilende Göttin flößt mir die Unschuld der Kindheit wieder ein, daß ich die Welt mit frischen Augen erblicke und in allgemeine freudige Versöhnung zerfließe. Wenn andere über selbsterfundene Grillen zanken oder ein verzweiflungsvolles Spiel des Witzes spielen oder in der Einsamkeit mißgestaltete Ideen brüten, die, wie die geharnischten Männer der Fabel, verzweiflungsvoll sich selber verzehren, o, so schließ ich mein Auge zu vor all dem Kriege der Welt und ziehe mich still in das Land der Musik als in das Land des Glaubens zurück, wo alle unsere Zweifel und unsere Leiden sich in ein tönendes Meer verlieren, wo wir alles Gekrächze der Menschen vergessen, wo kein Wort- und Sprachengeschnatter, kein Gewirr von Buchstaben und monströser Hieroglyphenschrift uns schwindlig macht, sondern alle Angst unsers Herzens durch leise Berührung auf einmal geheilt wird. Und wie? Werden hier Fragen uns beantwortet, werden Geheimnisse uns offenbart? Ach nein! Aber statt aller Antwort und Offenbarung werden uns luftige, schöne Wolkengestalten gezeigt, deren Anblick uns beruhigt, wir wissen nicht wie. Mit kühner Sicherheit wandeln wir durch das unbekannte Land hindurch und begrüßen und umarmen fremde Geisterwesen, die wir nicht kennen, als Freunde. Und alle die Unbegreiflichkeiten, die unser Gemüt bestürmen und die die Krankheit des Menschengeschlechtes sind, verschwinden vor unseren Sinnen, und unser Geist wird gesund durch das Anschauen von Wundern, die noch weit unbegreiflicher und erhabener sind. Dann ist dem Menschen, als möchte er sagen: Das ist's, was ich meine. Nun hab ich's gefunden. Nun bin ich heiter und froh. Lass sie spotten und höhnen, die andern, die wie auf rasselnden Wagen durchs Leben dahinfahren und in der Seele des Menschen das Land der heiligen Ruhe nicht kennen. Lass sie sich rühmen ihres Schwindels und trotzen, als ob sie die Welt mit ihren Zügeln lenkten. Es kommen Zeiten, da sie darben werden. Wohl dem, der, wann der irdische Boden untreu unter seinen Füßen wankt, mit heitern Sinnen auf luftige Töne sich retten kann und nachgebend mit ihnen bald sanft sich wiegt, bald mutig dahertanzt und mit solchem lieblichen Spiele seine Leiden vergisst. Wohl dem, der, müde des Gewerbes, Gedanken feiner und feiner zu spalten, welches die Seele verkleinert, sich den sanften und mächtigen Zügen der Sehnsucht ergibt, welche den Geist ausdehnen und zu einem schönen Glauben erheben. Nur ein solcher ist der Weg zur allgemeinen, umfassenden Liebe, und nur durch solche Liebe gelangen wir in die Nähe göttlicher Seligkeit. Dies ist das herrlichste und das wunderbarste Bild, so ich mir von der Tonkunst entwerfen kann, obwohl es die meisten für eitle Schwärmerei halten werden. Aber aus was für einem magischen Präparat steigt nun der Duft dieser glänzenden Geistererscheinung empor? Ich sehe zu und finde nichts als ein elendes Gewebe von Zahlenproportionen, handgreiflich dargestellt, auf gebohrtem Holz, auf Gestellen von Darmsaiten und Messingdraht. Das ist fast noch wunderbarer, und ich möchte glauben, daß die unsichtbare Harfe Gottes zu unsern Tönen mitklingt und dem menschlichen Zahlengewebe die himmlische Kraft verleiht. Und wie gelangte denn der Mensch zu dem wunderbaren Gedanken, Holz und Erz tönen zu lassen? Wie kam er zu der köstlichen Erfindung dieser über alles seltsamen Kunst? Das ist ebenfalls wiederum so merkwürdig und sonderlich, dass ich die Geschichte, wie ich sie mir denke, kürzlich hersetzen will. Der Mensch ist ursprünglich ein gar unschuldiges Wesen. Wenn wir noch in der Wiege liegen, wird unser kleines Gemüt von 100 unsichtbaren kleinen Geistern genährt und erzogen und in allen artigen Künsten geübt. So lernen wir durchs Lächeln nach und nach fröhlich sein, durchs Weinen lernen wir traurig sein, durchs angaffen mit großen Augen, lernen wir, was erhaben ist, anbeten. Aber so wie wir in der Kindheit mit dem Spielzeuge nicht recht umzugehen wissen, so wissen wir auch mit den Dingen des Herzens noch nicht recht zu spielen und verwechseln und verwirren in dieser Schule der Empfindungen noch alles durcheinander. Wenn wir aber zu den Jahren gekommen sind, so verstehen wir die Empfindungen, sei es nun Fröhlichkeit oder Betrübnis oder jede andere, gar geschickt anzubringen, wo sie hingehören, und da führen wir sie manchmal recht schön zu unserer eigenen Befriedigung aus. Ja, obwohl diese Dinge eigentlich nur eine gelegentliche Zutat zu den Begebenheiten unseres gewöhnlichen Lebens sind, so finden wir doch so viel Lust daran, dass wir die sogenannten Empfindungen gern von dem verwirrten Wust und Geflecht des irdischen Wesens, worin sie verwickelt sind, ablösen und sie uns zum schönen Angedenken besonders ausführen und auf eigene Weise aufbewahren. Es scheinen uns diese Gefühle, die in unserm Herzen aufsteigen, manchmal so herrlich und groß, dass wir sie wie Reliquien in kostbare Monstranzen einschließen, freudig davor niederknien und im Taumel nicht wissen, ob wir unser eigenes menschliches Herz oder ob wir den Schöpfer, von dem alles Große und Herrliche herabkommt, verehren. Zu dieser Aufbewahrung der Gefühle sind nun verschiedene schöne Erfindungen gemacht worden, und so sind alle schönen Künste entstanden. Die Musik aber halte ich für die wunderbarste dieser Erfindungen, weil sie menschliche Gefühle auf eine übermenschliche Art schildert, weil sie uns alle Bewegungen unseres Gemütes unkörperlich in goldene Wolken luftiger Harmonien eingekleidet, über unserm Haupte zeigt, weil sie eine Sprache redet, die wir im ordentlichen Leben nicht kennen, die wir gelernt haben, wir wissen nicht wo und wie, und die man allein für die Sprache der Engel halten möchte. Sie ist die einzige Kunst, welche die mannigfaltigsten und widersprechendsten Bewegungen unseres Gemüts auf dieselben schönen Harmonien zurückführt, die mit Freud und Leid, mit Verzweiflung und Verehrung in gleichen harmonischen Tönen spielt. Daher ist sie es auch, die uns die echte Heiterkeit der Seele einflößt, welche das schönste Kleinod ist, das der Mensch erlangen kann. Jene Heiterkeit mein ich, da alles in der Welt uns natürlich wahr und gut erscheint, da wir im wildesten Gewühle der Menschen einen schönen Zusammenhang finden, da wir mit reinem Herzen alle Wesen uns verwandt und nahe fühlen und gleich den Kindern die Welt wie durch die Dämmerung eines lieblichen Traumes erblicken. Wenn ich in meiner Einfalt unter freiem Himmel vor Gott glückselig bin, indes die goldenen Strahlen der Sonne das hohe blaue Zelt über mir ausspannen und die grüne Erde rings um mich lacht, da ist's am rechten Ort, daß ich mich auf den Boden werfe und in vollen Freuden dem Himmel laut jauchzend für alle Herrlichkeit danke. Was aber tut alsdann der sogenannte Künstler unter den Menschen? Er hat mir zugesehen, geht innerlich erwärmt, stillschweigend daheim, läßt sein sympathetisches Entzücken auf leblosem Saitenspiel weit herrlicher daherrauschen und bewahrt es auf in einer Sprache, die kein Mensch je geredet hat, deren Heimat niemand kennt und die jeden bis in die innersten Nerven ergreift. Wenn mir ein Bruder gestorben ist und ich bei solcher Begebenheit des Lebens eine tiefe Traurigkeit gehörig anbringe, weinend im engen Winkel sitze und alle Sterne frage, wer je betrübter gewesen ist als ich, dann, indes hinter meinem Rücken schon die spottende Zukunft steht und über den schnell vergänglichen Schmerz des Menschen lacht, dann steht der Tonmeister vor mir und wird von all dem jammervollen Händeringen so bewegt, daß er den schönen Schmerz daheim auf seinen Tönen nachgebärdet und mit Lust und Liebe die menschliche Betrübnis verschönert und ausschmückt und so ein Werk hervorbringt, das aller Welt zur tiefsten Rührung gereicht. Ich aber, wenn ich längst das angstvolle Händeringen um meinen toten Bruder verlernt habe und dann einmal das Werk seiner Betrübnis höre, dann freu ich mich kindlich über mein eigenes so glorreich verherrlichtes Herz und nähre und bereichere mein Gemüt an der wunderbaren Schöpfung. Wenn aber die Engel des Himmels auf dieses ganze liebliche Spielwerk herabsehen, das wir die Kunst nennen, so müssen sie wehmütig lächeln über das Kindergeschlecht auf der Erde und lächeln über die unschuldige Erzwungenheit in dieser Kunst der Töne, wodurch das sterbliche Wesen sich zu ihnen erheben will. Ende von Die Wunder der Tonkunst von Wilhelm Heinrich Wackenroder. Tiere werden durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen wie wir. Aus dem Kapitel Vergleichung der Geisteskräfte des Menschen mit denen der niederen Tiere. Aus Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Deutsch von Victor Carus, 1875, von Charles Darwin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im November 2009. Tiere werden durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen wie wir. Von Charles Darwin. Die Tatsache, dass die niederen Tiere durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen werden wie wir, ist so sicher festgestellt, dass es nicht nötig ist, den Leser durch viele Einzelheiten zu ermüden. Der Schreck wirkt auf sie in derselben Weise wie auf uns. Er macht ihre Muskeln erzittern, ihr Herz schlagen, die Schließmuskeln erschlaffen und das Haar sich aufrichten. Verdacht, das Kind der Gefahr, drückt sich äußerst charakteristisch bei vielen wilden Tieren aus. Es ist, denke ich, unmöglich, die Beschreibung, welche Sir E. Tennant von dem Betragen der weiblichen, als Locktiere dienenden Elefanten gibt, zu lesen, ohne zu der Überzeugung zu kommen, dass sie den Betrug bewussterweise und absichtlich ausführen und wohl wissen, um was es sich handelt. Mut und Furchtsamkeit sind bei Individuen einer und derselben Spezies äußerst veränderliche Eigenschaften, wie wir bei unseren Hunden deutlich sehen. Manche Hunde und Pferde sind schlechten Temperaments und werden leicht bös, andere sind guten Temperaments, und diese Eigenschaften werden sicher vererbt. Viele und wahrscheinlich wahre Anekdoten hat man von der lange verschobenen und überlegten Rache verschiedener Tiere veröffentlicht. Der zuverlässige Renger und Brehm. Fußnote: Alle die folgenden Angaben, welche nach der Autorität dieser beiden Naturforscher gemacht sind, sind entnommen aus Renger, Naturgeschichte der Säugetiere von Paraguay, 1830, und aus Brehms Tierleben, zweite Auflage, Band 1, Ende Fußnote. Der zuverlässige Renger und Brehm geben an, dass die amerikanischen und afrikanischen Affen, welche sie zahm besaßen, sich sicher rächten. Sir Andrew Smith, ein Zoolog, dessen skrupulöse Genauigkeit von vielen Leuten ausdrücklich anerkannt wurde, hat mir folgende von ihm selbst persönlich erlebte Geschichte erzählt. Am Kap der Guten Hoffnung hatte ein Offizier einen bestimmten Pavian häufig geneckt. Als das Tier ihn eines Sonntags zur Parade gehen sieht, gießt es Wasser in ein Loch, macht schnell etwas dicken Schlamm zurecht und spritzt diesen ganz geschickt und zum Amüsement vieler Zuschauer über den Offizier, als er vorüberging. Noch lange Zeit nachher freute sich und triumphierte der Pavian, so oft er das Opfer seiner Rache sah. Die Liebe eines Hundes für seinen Herrn ist eine notorische Tatsache. So sagt ein alter Schriftsteller: Ein Hund ist das einzige Ding in der Welt, das dich mehr liebt als sich selbst. Man hat von einem Hunde berichtet, der noch im Todeskampfe seinen Herrn geliebkost hat. Und alle haben davon gehört, wie ein Hund, an dem man die Vivisektion ausführte, die Hand seines Operateurs leckte. Wenn nicht dieser Mann ein Herz von Stein hatte, so muß er, wenn die Operation nicht durch Erweiterung unserer Erkenntnis völlig gerechtfertigt war, bis zur letzten Stunde seines Lebens Gewissensbisse gefühlt haben. Hewell hat richtig gefragt: Wer nur die rührenden Beispiele mütterlicher Liebe liest, die so oft von Frauen aller Nationen und von den Weibchen aller Tiere erzählt worden sind, kann der wohl zweifeln, dass der Beweggrund der Handlung in beiden Fällen derselbe ist? Wir sehen mütterliche Zuneigung in den unbedeutendsten Zügen sich äußern. So beobachtete Renger einen amerikanischen Affen, einen Cebus, welcher sorgfältig die Fliegen verscheuchte, die sein Junges peinigten. Und Duvaucel sah einen Hylobates, welcher seinen Jungen in einem Flusse die Gesichter wusch. Der Kummer weiblicher Affen um den Verlust ihrer Jungen war so intensiv, daß er ohne Ausnahme den Tod gewisser Arten verursachte, welche Brehm in Nordafrika in Gefangenschaft hielt. Verwaiste Affen wurden stets von den anderen Affen, sowohl Männchen als Weibchen, adoptiert und sorgfältig bewacht. Ein weiblicher Pavian hatte ein so weites Herz, daß er nicht bloß junge Affen anderer Arten adoptierte, sondern auch noch junge Hunde und Katzen stahl, welche er beständig mit sich herumführte. doch ging seine Liebe nicht so weit, mit seinen adoptierten Nachkommen die Nahrung zu teilen, worüber sich Brehm deshalb verwundert, weil seine Affen stets alles gewissenhaft mit ihren Jungen teilten. Ein adoptiertes Kätzchen kratzte den eben erwähnten liebevollen Pavian. Dieser, welcher sicher einen feinen Verstand besaß, war sehr erstaunt, gekratzt zu werden, untersuchte sofort die Füße des Kätzchens und biss ihm, ohne sich viel zu besinnen, die Krallen ab. Fußnote: Ohne allen Grund bestreitet ein Kritiker die Möglichkeit dieses Aktes, wie ihn Brehm beschrieben hat, nur um mein Buch zu diskreditieren. Ich habe daher den Versuch gemacht und gefunden, daß ich mit meinen eigenen Zähnen die kleinen scharfen Krallen eines beinahe 5 Wochen alten Kätzchens fassen konnte. Ende Fußnote. Im Zoologischen Garten hörte ich von einem Wärter, daß ein alter Pavian, Cebus chacma, einen Rhesusaffen adoptiert hatte. Als aber ein junger Drill und Mandrill in den Käfig getan wurden, schien er zu bemerken, daß diese Affen, trotzdem sie verschiedenen Arten angehörten, doch noch näher mit ihm verwandt wären. Denn er verstieß sofort den Rhesus und adoptierte jene beiden. Ich sah dann, daß der Rhesus sehr unzufrieden damit war, in dieser Weise verstoßen zu werden. Er neckte und attackierte den jungen Drill und Mandrill wie ein ungezogenes Kind, so oft er es mit Sicherheit tun konnte, welches Betragen bei dem alten Pavian große Indignation erregte. Nach Brehm verteidigen auch Affen ihre Herren, wenn diese von irgendjemand angegriffen werden, ebenso gut wie sie Hunde, denen sie zugetan sind, gegen die Angriffe anderer Hunde verteidigen. Wir berühren aber hiermit den Gegenstand der Sympathie und Treue, auf welchen ich noch zurückkommen werde. Einige von Brehms Affen amüsierten sich damit, einen gewissen alten Hund, den sie nicht leiden konnten, und ebenso andere Tiere in verschiedenen, ingeniösen Weisen zu necken. Die meisten der komplizierteren Gemütsbewegungen sind den höheren Tieren und uns gemeinsam. Jedermann hat gesehen, wie eifersüchtig ein Hund auf die Liebe seines Herrn ist, wenn diese noch irgendeinem anderen Wesen erwiesen wird, und ich habe dieselbe Tatsache bei Affen beobachtet. Dies zeigt, daß die Tiere nicht bloß Liebe fühlen, sondern auch die Sehnsucht haben, geliebt zu werden. Die Tiere haben offenbar Ehrgeiz. Sie lieben Anerkennung und Lob, und ein Hund, welcher seinem Herrn einen Korb trägt, zeigt Selbstgefälligkeit und Stolz in hohem Grade. Ich glaube, es kann kein Zweifel sein, dass ein Hund Schamgefühl, und zwar verschieden von Furcht, besitzt, ebenso etwas der Bescheidenheit sehr Ähnliches, wenn er zu oft um Nahrung bettelt. Ein großer Hund verachtet das Knurren eines kleinen Hundes, und dieses könnte man Großmut nennen. Mehrere Beobachter haben angegeben, dass Affen es sicher nicht leiden können, ausgelacht zu werden, und sie erfinden zuweilen eingebildete Beleidigungen. Im Zoologischen Garten sah ich einen Pavian, der jedesmal in grenzenlose Wut geriet, wenn sein Wärter einen Brief oder ein Buch herausholte und ihm laut vorlas. Und diese Wut war so heftig, daß er bei einer Gelegenheit, bei welcher ich selbst zugegen war, sein eigenes Bein biss, bis das Blut kam. Hunde zeigen auch etwas, das ganz gut ein Sinn für Humor genannt werden kann, verschieden vom bloßen Spielen.

weshalb es hinterher noch ruminiert, also oft in der Erinnerung wiederholt und dadurch ihr eingeprägt wurde. Bisweilen glauben wir, uns nach einem fernen Orte zurückzusehnen, während wir eigentlich uns nur nach der Zeit zurücksehnen, die wir dort verlebt haben, da wir jünger und frischer waren. So täuscht uns alsdann die Zeit unter der Maske des Raumes. Reisen wir hin, so werden wir der Täuschung inne. Ein hohes Alter zu erreichen gibt es bei fehlerfreier Konstitution als völlig notwendige Bedingung zwei Wege, die man am Brennen zweier Lampen erläutern kann. Die eine brennt lange, weil sie bei wenigem Öl einen sehr dünnen Docht hat. Die andere, weil sie zu einem starken Docht auch viel Öl hat. Das Öl ist die Lebenskraft, der Docht der Verbrauch derselben in jeder Art und Weise. Hinsichtlich der Lebenskraft sind wir bis zum 36. Jahre denen zu vergleichen, welche von ihren Zinsen leben. Was heute ausgegeben wird, ist morgen wieder da. Aber von jenem Zeitpunkt an ist unser Analogon der Rentenier, welcher anfängt, sein Kapital anzugreifen. Im Anfang ist die Sache gar nicht merklich. Der größte Teil der Ausgabe stellt sich immer noch von selbst wieder her. Ein geringes Defizit dabei wird nicht beachtet. Dieses aber wächst allmählich, wird merklich. Seine Zunahme selbst nimmt mit jedem Tage zu. Sie reißt immer mehr ein. Jedes Heute ist ärmer als das Gestern, ohne Hoffnung auf Stillstand. So beschleunigt sich, wie der Fall der Körper, die Abnahme immer mehr, bis zuletzt nichts mehr übrig ist. Ein gar trauriger Fall ist es, wenn beide hier verglichene, Lebenskraft und Eigentum, wirklich zusammen im Wegschmelzen begriffen sind. Daher eben wächst mit dem Alter die Liebe zum Besitze. Hingegen anfangs, bis zur Volljährigkeit und noch etwas darüber hinaus, gleichen wir hinsichtlich der Lebenskraft denen, welche von den Zinsen noch etwas zum Kapital legen. Nicht nur das Ausgegebene stellt sich von selbst wieder ein, sondern das Kapital wächst. Und wieder ist auch dieses bisweilen durch die Fürsorge eines redlichen Vormundes zugleich mit dem Gelde der Fall. O glückliche Jugend! O trauriges Alter! Nichtsdestoweniger soll man die Jugendkräfte schonen. Ende von O glückliche Jugend! O trauriges Alter! Von Arthur Schopenhauer. Hoch droben von Agnes Sapper. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Wolfgang. Hoch droben von Agnes Sapper. In Berlin war an einem heißen Juninachmittag ein Dachdecker auf dem Dache eines vierstöckigen Hauses beschäftigt. Am Rand des Daches saß er und setzte neue Schieferplatten ein, wo die alten schadhaft geworden waren. Manchmal sah einer der Vorübergehenden von der Straße herauf nach dem jungen Mann in der schwindelnden Höhe. Der Dachdecker aber blickte nicht hinunter, er sah nur auf das Dach mit seinen vielen Plättchen, die glühend heiß wurden in der Sonne, und langsam ging ihm heute die Arbeit von der Hand. Die Hitze wurde immer drückender, die Sonne stach durch die Wolken. Jetzt hielt er mit seiner Arbeit inne. Eine lange Reihe Plättchen hatte er eingesetzt, nun kam die nächste Reihe. Er legte sein Werkzeug aus der Hand, wischte sich den Schweiß von der Stirne und ruhte einen Augenblick. Da fiel sein Blick auf die Straße, wo die Wagen fuhren und die Menschen wandelten. Er war heute nicht schwindelfrei wie sonst, wo er ruhig in die Tiefe blicken konnte, er schloss die Augen und ruhte. Die Sonne verbarg sich hinter schweren Wolken, ein tiefer Schatten fiel aufs Dach, und der junge Arbeiter schlief ein. »Dachdecker, hüte dich, deine Arbeit ist gefährlich, deine Ruhe ist's noch mehr.« Drunten in der Straße wogten die Menschen hin und her, bis ein Mann plötzlich stehen blieb. Er hatte nach der dunklen Wolke geschaut, die sich am Himmel zusammenballte, und da hatte er die Gestalt auf dem Dache wahrgenommen. Andere Vorübergehende folgten unwillkürlich seinem Blick und blieben ebenso an den Platz gebannt stehen wie der erste. Was war dem Mann? Er lag da wie tot. Nein, jetzt rührte er sich ein wenig. Der Arm, den er am Kopf gehalten hatte, sank langsam herunter über das Dach. Das Gesicht war halb verdeckt von der Mütze. Schlief er? Oder war er vom Hitzschlag getroffen? Von Mund zu Mund gingen diese Fragen in der immer mehr anwachsenden Menge, die mit Grauen in die Höhe blickte, zu dem in Todesgefahr schwebenden Mann. Schutzleute kamen hinzu. »Der Mann muss gerettet werden, aber wie? Durch die Dachkammer kommt man schwer bei. Von unten wird's besser gehen. Mit der Leiter, mit der großen Feuerwehrleiter. Man muss die Feuerwehr benachrichtigen, aber schnell, schnell! Wenn der Mann eine Bewegung macht, stürzt er herunter in die Tiefe.« Einige eilten davon, die Feuerwehr zu holen. Inzwischen füllte sich die ganze Straße. Kopf an Kopf steht die Menge. Wagen halten, sie können nicht durch das Gedränge kommen. Aber trotzdem ist alles still, und von Mund zu Mund geht die Losung. Nur leise, dass der Mann nicht unruhig wird, sonst ist er verloren. Ergreifend ist die Stille und die Spannung. Plötzlich entsteht eine Bewegung in der Menge. »Macht Platz! Eine Frau ist ohnmächtig geworden!« »Es ist eine Mutter«, sagen die Leute. »Macht Platz für die Mutter!« »Sie ist's ja nicht. Sie ist ein ehrsames altes Jüngferlein. Aber die Leute meinen es und machen willig und teilnahmsvoll Platz. Kommt denn die Feuerwehr immer noch nicht? Sie ist doch sonst so schnell zur Stelle.« In Wahrheit sind erst ein paar Minuten verstrichen, seit man sie benachrichtigt hatte, aber sie erscheinen wie eine Ewigkeit. Und jetzt saust sie daher mit Blitzesgeschwindigkeit. Die Helme der Männer glänzen in der Sonne. Vor dem Haus wird die Leiter aufgestellt, das große Rad gedreht, bis die Leiter sich höher und immer höher aufrichtet und die obersten Sprossen endlich ganz nahe der Stelle am Dach kommen, wo der Mann liegt. Ein Feuerwehrmann steigt hinauf. Hunderte Blicke folgen ihm. In atemloser Spannung sehen alle, wie der geübte Steiger in die schwindelnde Höhe kommt, wie er sich seinem Ziele nähert und nun, am Dach angelangt, von der Leiter aus sich rasch und fest gegen den Daliegenden stemmt. Die Berührung weckte den Schläfer. Er schlug die Augen auf und sah mit Staunen einen Feuerwehrmann auf der Leiter vor sich. Der aber rief in demselben Augenblick, »Vorsicht, oder Sie fallen!« und fest drückte er die Hände gegen den Arbeiter. »Keine Angst«, sagte der Dachdecker, »lassen Sie mich nur aufstehen.« »Schon recht, wenn Sie können. Wo fehlt's denn? Warum liegen Sie da? Ich glaube wahrhaftig, Sie sind da oben eingeschlafen.« Und ein wenig beschämt, sagte der junge Mann, »Es muss schon sein. Es war so heiß. Ich wollte nur ein wenig ruhen.« »Das hätte Ihnen das Leben kosten können.« Der Dachdecker richtete sich auf, und staunend sah er drunten in der Straße die Volksmenge, die, als der Arbeiter sich erhob, in Bewegung geriet und laut ihrer Freude Ausdruck gab. Den jungen Mann überkam eine mächtige Bewegung, als er sah, wie um seiner armen Person willen ein solcher Auflauf war. Furchtlos trat er vor an den äußersten Rand, zog seine Mütze vom Kopf, schwang sie in die Luft und rief laut: »Hurra!« Und fröhlich klang es aus vielen Kehlen: »Hurra! Hurra!« »Jetzt nur vorsichtig die Leiter herunter«, sagte der Feuerwehrmann, »dass nicht zuletzt noch ein Unglück geschieht.« Aber der Dachdecker deutete auf die Schieferplättchen. »Ich kann doch nicht Feierabend machen«, sagte er. »Ich muss an die Arbeit gehen, und mein Weg führt durch die Dachluke.« »Also gut«, sagte der Feuerwehrmann, »schlafen Sie nicht noch einmal ein auf dem Dache.« »Mein Lebtag nimmer«, sagte der Dachdecker, »ich mach meinen Dank für die Lebensrettung.« »Schon recht.« Der Feuerwehrmann stieg hinab. Die Menge drunten verlief sich, die große Leiter wurde weggefahren, bald hatte die Straße wieder ihr gewöhnliches Aussehen, und droben auf dem Dach arbeitete der junge Dachdecker. Jetzt ging ihm die Arbeit flink aus der Hand, er war nicht mehr müde, hatte er doch ein gutes Schläfchen gemacht. Auch kamen ihm allerlei Gedanken über die Gefahr, in der er geschwebt hatte, über die hilfreichen Menschen und über Gott, den Herrn. Ende von Hoch droben. Aufgenommen von Wolfgang. Aus »Über den Einfluss der Schönheit bei der Bestimmung der Heiraten unter den Menschen«, aus »Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl«, Deutsch von Victor Carus, 1874, von Charles Darwin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Dezember 2009. Aus »Über den Einfluss der Schönheit bei der Bestimmung der Heiraten unter den Menschen« von Charles Darwin. Im zivilisierten Leben wird der Mann in großem Maße, aber durchaus nicht ausschließlich bei der Wahl seines Weibes, durch äußere Erscheinung beeinflusst. Wir haben es aber hier hauptsächlich mit den Urzeiten zu tun, und das einzige Mittel, das wir besitzen, uns hier ein Urteil über diesen Gegenstand zu bilden, ist das, die Gewohnheit jetzt lebender, halbzivilisierter und barbarischer Nationen zu studieren. Wenn gezeigt werden kann, dass die Männer aus verschiedenen Rassen Frauen vorziehen, welche gewisse charakteristische Eigenschaften besitzen, oder umgekehrt, dass die Frauen gewisse Männer vorziehen, dann haben wir zu untersuchen, ob eine derartige Wahl, durch viele Generationen hindurch fortgesetzt, eine irgendwie nachweisbare Wirkung auf die Rasse, entweder auf ein Geschlecht oder auf beide Geschlechter, ausüben würde, wobei die letztere Alternative von der vorherrschenden Form der Vererbung abhängt. Es dürfte zweckmäßig sein, zuerst mit einigen Einzelheiten nachzuweisen, dass Wilde auf ihre persönliche Erscheinung die größte Aufmerksamkeit verwenden. Fußnote: Eine ausführliche und ausgezeichnete Schilderung der Art und Weise, in welcher Wilde aus allen Teilen der Welt sich schmücken, hat der italienische Reisende Professor Mantegazza gegeben in »Rio della Plata, Viaggi e Studi, 1867. Alle die folgenden Angaben sind, wenn nicht andere Verweisungen gegeben sind, diesem Werke entnommen. Ende Fußnote. Dass sie eine Leidenschaft für Ornamente haben, ist notorisch, und ein englischer Philosoph geht so weit zu behaupten, dass Zeuge zuerst zum Zwecke des Schmuckes, nicht zur Wärme, gemacht wurden. Wie Professor Weitz bemerkt, so arm und elend der Mensch auch sein mag, er findet ein Vergnügen daran, sich zu schmücken. Die Extravaganz der nackten Indianer von Südamerika beim Schmücken ihrer Person zeigt sich daraus, daß ein Mann von bedeutender Körpergröße mit Schwierigkeit durch die Arbeit zweier Wochen hinreichenden Lohn verdient, um sich im Tausch die Chica zu verdienen, welche er so nötig hat, sich rot zu machen. Fußnote: Alexander von Humboldt, Personal Narrative, Volumen 4, Pagina 515. Über die Fantasie, wie sie sich beim Malen des Körpers zeigt, Pagina 522. Über die Modifikation der Form der Waden, Pagina 466. Ende Fußnote. Die ältesten Barbaren von Europa während der Rentierperiode brachten alle glänzenden oder eigentümlichen Gegenstände, welche sie zufällig fanden, in ihre Höhlen. Heutigen Tages schmücken sich überall die Wilden mit Schmuckfedern, Halsbändern, Armbändern, Ohrringen und so weiter. Sie bemalen sich selbst in der verschiedenartigsten Weise. Wenn bemalte Nationen mit derselben Aufmerksamkeit wie Bekleidete untersucht worden wären, so würde man, wie Humboldt bemerkt, wahrgenommen haben, daß die fruchtbarste Einbildungskraft und die veränderlichste Laune die Moden des Malens ebensowohl wie die der Kleidung erfunden haben. In einem Teile von Afrika werden die Augenlider schwarz gefärbt, in einem anderen Teile werden die Nägel gelb oder purpurn gefärbt. An vielen Orten wird das Haar in verschiedenen Tönen gefärbt. In verschiedenen Gegenden werden die Zähne schwarz, rot, blau und so weiter gefärbt. Und auf dem malaiischen Archipel glaubt man sich schämen zu müssen, wenn man weiße Zähne wie ein Hund hat. Nicht ein einziges großes Land, von den Polargegenden im Norden bis nach Neuseeland im Süden, kann angeführt werden, in welchem die ursprünglichen Bewohner sich nicht tätowiert hätten. Diesem Gebrauche folgten die alten Juden und die alten Briten. In Afrika tätowieren sich einige der Eingeborenen. Es ist aber viel häufiger, Wucherungen sich erheben zu lassen, dadurch, dass man Salz in an den verschiedenen Teilen des Körpers angebrachte Einschnitte einreibt. Und solche werden von den Einwohnern in Kordofan und Darfur für große persönliche Reize gehalten. In den arabischen Ländern wird keine Schönheit für vollendet angesehen, bis nicht die Wangen oder Schläfe zerschlitzt sind. In Südamerika würde, wie Humboldt bemerkt, eine Mutter strafbarer Gleichgültigkeit gegen ihre Kinder angeklagt werden, wenn sie nicht künstliche Mittel anwendete, die Wade oder das Bein nach der Mode des Landes zu formen. In der alten und neuen Welt wurde früher die Form des Schädels während der Kindheit in der außerordentlichsten Art und Weise umgebildet, wie es jetzt noch an vielen Orten der Fall ist. Und derartige Formabweichungen wurden für ornamental gehalten. So betrachten zum Beispiel die Wilden von Kolumbia einen sehr abgeflachten Kopf als einen wesentlichen Punkt der Schönheit. Das Haar wird in verschiedenen Ländern mit besonderer Sorgfalt behandelt. Man lässt es in seiner vollen Länge wachsen, so dass es bis auf den Boden reicht, oder es wird in einen kompakten und gekräuselten Wulst zusammengekämmt, welcher der Stolz und Ruhm der Papuas ist. In Nordafrika braucht ein Mann eine Zeit von 8 bis 10 Jahren, um seinen Haarputz zu vollenden. Bei anderen Nationen wird der Kopf geschoren und in Teilen von Südamerika und Afrika werden selbst die Augenbrauen und Augenwimpern ausgerissen. Die Eingeborenen des oberen Nils schlagen die vier Schneidezähne aus und sagen, sie wünschten nicht wie Tiere auszusehen. Weiter nach Süden schlagen sich die Batokas nur die beiden oberen Schneidezähne aus, was, wie Livingstone bemerkt, dem Gesichte infolge des Vorspringens der unteren Kinnlade ein widriges Aussehen gibt. Diese Völker halten aber das Vorhandensein der Schneidezähne für äußerst unschön, und beim Erblicken von Europäern riefen sie aus: »Seht die großen Zähne!« Der große Häuptling Seituani versuchte angeblich, diese Mode zu ändern. In verschiedenen Teilen von Afrika und im malaiischen Archipel feilen die Eingeborenen die Schneidezähne spitz zu wie die Sägezähne oder durchbohren sie mit Löchern, in welche sie Klötzchen stecken. Wie bei uns das Gesicht hauptsächlich seiner Schönheit wegen bewundert wird, so ist es bei Wilden der vorzügliche Sitz der Verstümmelung. In allen Teilen der Welt werden die Nasenscheidewand, seltener die Flügel der Nase, durchbohrt und Ringe, Stäbchen, Federn und andere Zieraten in die Löcher eingefügt. Die Ohren werden überall durchbohrt und ähnlich verziert. Und bei den Botokuden und Lenguas von Südamerika wird das Loch allmählich so erweitert, dass der untere Rand des Ohrläppchens die Schulter berührt. In Nord- und Südamerika und in Afrika wird entweder die obere oder die untere Lippe durchbohrt, und bei den Botokuden ist das Loch in der Unterlippe so groß, dass eine Holzscheibe von 4 Zoll Durchmesser hineingetan wird. Mantegazza gibt eine merkwürdige Schilderung der von einem südamerikanischen Eingeborenen empfundenen Scham und des Gelächters, welches er erregte, als er seine Tembeta, das große gefärbte Stück Holz, welches durch das Loch gesteckt wird, verkaufte. In Zentralafrika durchbohren die Frauen die untere Lippe und tragen einen Kristall darin, welcher infolge der Bewegung der Zunge während der Unterhaltung eine unbeschreiblich lächerliche tanzende Bewegung macht. Die Frau des Häuptlings von Latoka sagte Sir Samuel Baker, dass Lady Baker sich sehr verschönern würde, wenn sie ihre Vorderzähne aus der unteren Kinnlade herausziehen und den langen, zugespitzten, polierten Kristall in ihrer Unterlippe tragen wollte. Weiter nach Süden, bei den Makalolo, wird die Oberlippe durchbohrt und ein großer metallener und Bambusring, Pelele genannt, in dem Loche getragen. Dies veranlasste es, dass in einem Falle die Lippe 2 Zoll über die Nasenspitze vorragte, und als die Dame lächelte, hob die Kontraktion der Muskeln die Lippe bis über die Augen. »Warum tragen die Frauen diese Dinge?« wurde der ehrbare Häuptling Cinsurdi gefragt. Offenbar erstaunt über eine so dumme Frage, erwiderte er: »Der Schönheit wegen. Es sind dies die einzigen schönen Dinge, welche die Frauen haben. Männer haben Bärte, Frauen haben keine. Was für eine Art Person würde die Frau sein ohne das Pelele? Sie würde mit einem Munde wie ein Mann, aber ohne Bart gar keine Frau sein.« Kaum irgendein Teil des Körpers, welcher in unnatürlicher Weise modifiziert werden kann, ist verschont geblieben. Die Größe der hierdurch verursachten Leiden muss wunderbar gewesen sein, denn viele der Operationen erfordern zu ihrer Vollendung mehrere Jahre, so dass die Idee von ihrer Notwendigkeit ganz imperativ sein muss. Die Motive sind verschiedenartig. Die Männer malen sich ihre Körper an, um sich im Kampfe schrecklich aussehend zu machen. Gewisse Verstümmelungen stehen mit religiösen Gebräuchen in Verbindung oder bezeichnen das Alter der Pubertät oder den Rang des Mannes oder sie dienen dazu, die Stämme zu unterscheiden. Da bei Wilden dieselben Moden für lange Perioden herrschen, Fußnote: Sir Samuel Baker spricht von den Eingeborenen von Zentralafrika und sagt, jeder Stamm hat eine bestimmte und unveränderliche Art, sich das Haar zu frisieren. Siehe Agassiz, Journey to Brazil, 1868, über die Unveränderlichkeit des Tätowierens bei den Indianern des Amazonengebiets. Ende Fußnote. Da bei Wilden dieselben Moden für lange Perioden herrschen, so gelangen Verstümmelungen, aus welcher Ursache immer sie auch zuerst gemacht wurden, bald zu dem Werte von Unterscheidungszeichen. Aber Schmückung, Eitelkeit und die Bewunderung anderer scheinen die häufigsten Motive zu sein. In Bezug auf das Tätowieren sagten mir die Missionäre in Neuseeland, dass, als sie einige Mädchen zu überreden versuchten, den Gebrauch aufzugeben, diese ihnen antworteten, »Wir müssen wenigstens ein paar Linien auf unseren Lippen haben, denn wenn wir alt werden, würden wir sonst sehr hässlich sein.« In Bezug auf die Männer in Neuseeland sagt ein äußerst fähiger Beurteiler, dass es für die jungen Männer ein großer Punkt des Ehrgeizes sei, schön tätowierte Gesichter zu haben, sowohl um sich für die Damen anziehend als im Kriege auffallend zu machen. Ein auf die Stirn tätowierter Stern und ein Punkt auf dem Kinn werden in einem Teile von Afrika von den Frauen für unwiderstehliche Anziehungsmittel gehalten. In den meisten, aber nicht in allen Teilen der Welt sind die Männer bedeutender verziert als die Frauen und oft in einer verschiedenen Weise. Zuweilen, wenn auch selten, sind die Frauen beinahe gar nicht verziert. Da die Wilden die Frauen den größten Teil der Arbeit verrichten lassen und sie ihnen nicht gestatten, die beste Art von Nahrung zu genießen, so steht es in Übereinstimmung mit der charakteristischen Selbstsucht der Männer, dass man den Frauen nicht gestattet, die schönsten Zieraten zu erlangen oder zu gebrauchen. Endlich ist es eine merkwürdige, durch vorstehende Anführungen bewiesene Tatsache, dass dieselben Moden in der Modifizierung der Kopfform, in der Verzierung des Haares, in dem Malen, dem Tätowieren, dem Durchbohren der Nase, der Lippen oder der Ohren, in der Entfernung oder dem Feilen der Zähne usw. in den voneinander entferntest liegenden Teilen der Welt jetzt herrschen oder lange Zeit geherrscht haben. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass diese Gebräuche, welchen so viele Nationen folgen, auf eine aus irgendeiner gemeinsamen Quelle herrührende Tradition weisen. Sie deuten vielmehr die große Ähnlichkeit der geistigen Anlage bei allen Menschen an, zu welcher Rasse sie auch gehören mögen, in derselben Weise wie die beinahe allgemeinen Gewohnheiten des Tanzens, des Maskierens und der Fertigung roher Gemälde. Ende von Aus über den Einfluss der Schönheit bei der Bestimmung der Heiraten unter den Menschen von Charles Darwin. Nachtwanderung von Bettina von Arnim. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nachtwanderung. Auszug aus Die Günderode von Bettina von Arnim. Hätte ich dir nicht besser den wunderlichen Abend beschrieben, die seltsame Nacht, die ich mit der Toni erlebt habe? So eine Wundernacht vergeht nicht. Sie besteht ewig mit ihren leisen Schattenbildern, mit ihren Lichtdämmerungen und eiligen Luftzügen, und wie sie den Schlummer Woge auf Woge wälzt. Gewiß, wie die Welt geboren wurde, da war es Nacht, und da stiegen die Gipfel der Unsterblichkeit, die Stillen, von denen du sagst, zuerst auf aus den Wassern, und da drängte sich die Welt ihnen nach, und liegt nun, und über ihr strömen die Sprachen jener Einsamkeit durch den Nachthimmel. Ja, ich finde mich nicht zurecht, wenn in einer solchen Nacht alles schläft weit und breit, und der Geist mächtig mit seinen Flügeln die Luft durchsegelt. Und alle die Philosophen, die die Menschheit erwecken wollen, schlafen doch so fest und fühlen's nicht. Und ob bloß, wenn's einem gegönnt wär, in jeder Nacht die Augen zu öffnen und ihren tiefen Faltenmantel zu durchschauen, den sie über die Natur ausbreitet und dann ihre heimlichen Geister umherschweifen, anhauchen, alles Lebende, ob der nicht hierdurch ein Seher würde himmlischen Wissens. Es ist doch so Seltsames in der Nacht. Man sollte meinen, der Tag sei einmal schon in Beschlag genommen von der Verkehrtheit, aber die Nacht sei noch frei davon. Man fühlt sich in der lautlosen, silbernen Mondzeit aufgezogen, wie die rankenden Pflanzen, die hinaufstreben in die Lüfte. Den vorüberschweifenden Geistern sich anzuhängen und hier und dort von ihrem Hauch zu trinken. Aber was steig ich und schwindel ich denn immer noch, als ich lief an den Waldrand hin? Ja, in der Nacht war's so klar in meinem Sinn, dass ich laut lachte, und nun schweift's von Berg zu Tal und betastet die Erinnerung. All mein Denken solcher Nachhall, wie wär ich in eine Kluft gefallen. Wir waren am Nachmittag zum weiten Spaziergang fortgewandert und wussten wohl nicht genau die Zeit, die später war, als wir glaubten. Und weil überall der Pfad an etwas Neugierigem sich hinzog, bald ein brausend Bächlein zwischen Klippen, bald sonnenhelles Grün und Hügel und Gemäuer und dann ein Wald mit mächtigen Kronen, da kamen noch Scharen von Vögel über uns hingezogen, denen wir nachsahen, da war's bald gar aus. Wir wussten nicht, wo wir hergekommen waren und wo wir hin wollten. Gern wären wir wieder umgewendet, wenn wir nur ahnen konnten, wo der Heimweg war. Wir machten einander Mut, durch den Wald auf einem breiten Weg, der quer lief, fortzuwandern, weil frische Spuren da waren, so mußte er dort zu Menschen führen. Noch hielten wir den Wind, die allmählich sinkende Helle für vorüberziehende Wolken, aber es war der Abendwind, der das Laub vor uns herwehte. Wir sagten es einander nicht, aber merkten es bald, schritten immer fort und sahen bald zwischen den hohen Wipfeln durch den roten Himmel glänzen, und wie er sich verzog in ein dämmerndes Gold, aber ohne Schein, und endlich ein Blau, schwingende Sternchen glitzerten, und der Pfad lief immer fort im Wald, und die Sterne sahen hoch herab, und keins wagte die Stille zu unterbrechen. Schweigend, ein Tritt nach dem andern raschelte durchs Laub. »Ach«, sagte ich, »lass uns einen Augenblick ausruhen. Du wirst sehen, dann wird der Wald auf einmal sich auftun.« »Ach«, sagte die Toni leise, »was wird das werden? Wo kommen wir hin?« Statt zu klagen, musste ich laut lachen. »Um Gottes Willen, wie kannst du so schaurig lachen? Schweig still, es können böse Leute in der Nähe sein, die uns hören.« Ich meint aber, wenn wir so sacht redeten und wanderten, das könnte noch viel gefährlicher sein, und die Toni ließ sich überreden, dass ich ein Lied sang. Das schallte. Das machte mich so glücklich, und der schweigende Wald, und dann ich wieder, und dann er wieder. Die Toni hatte sich auf dem Pfad so gesetzt, um die Richtung nicht zu verlieren, der wir schon die ganze Zeit gefolgt waren. Ich aber lag rückwärts und sah in die Höhe. Auf einmal entdeckte ich, dass der Wald links lichter ward und dass der Himmel ganz frei war. Ich sagte, dort müssen wir hin, da sind wir gleich aus dem Wald. Um Gottes Willen, verlass den Pfad nicht, denn so im Dickicht herumzustolpern in der Nacht, da können wir in Gruben fallen. Lass uns ruhig auf dem Weg fortgehen. Ich war aber schon vorwärts geschritten und stolperte wirklich und raffte mich auf und fiel wieder und kletterte über Stock und Stein, und die Toni rief von Zeit zu Zeit, ich antwortete, und da war ich plötzlich im Freien, auf der Höhe, die sich abflachte in die weite Ebene, die ich nicht ermessen konnt, aber ganz in der Ferne sah ich's glänzen, und ich rief, »Hier stehe ich und seh den Rhein, du mußt aus dem Wald heraus, denn auf dem Waldpfad kannst du noch stundenlang unnütz fortwandern.« Wir kamen uns entgegen mit Rufen durch die Nacht, und doch rückte ich nicht weiter herein, aus Furcht, den Weg zu verlieren. Endlich reichten wir einander die Hand, und nun zog ich sie hinter mir her. Es ist ein dumm klein Abenteuerchen, aber es machte mich doch so froh, uns so aus dem finsteren Wald herausgefunden zu haben. Da standen wir nun und guckten uns um, ob das dort ein Dorf ist, oder dort, ob das ein Licht ist. Wir setzten uns am Waldrand hin und lugten. Es ließ sich nichts hören, kein Vögelchen. Es war gewiß schon spät, vielleicht bald 11 Uhr. Und da brannte auch kein Licht mehr in den Örtern, drum konnten wir sie in der Ferne nicht sehen. Wir ruhten gelassen ein Weilchen, und da war es so groß um uns her, und das tat so wohl, und dann ward es heller, der Mond mußte bald kommen. Da wußten wir, daß es um 11 Uhr war. Jetzt sah die Toni einen Ort für ganz gewiß, sie sah das Kirchdach deutlich glänzen. Wir schlenderten, rutschten, kletterten und kamen in die Ebene. Die Toni behielt das Kirchdach im Auge. Ich war zu kurzsichtig, aber ich lief voran, denn einen Weg zu bahnen, das kann ich besser. »Links, rechts«, rief sie, und so ging's über abgemähte Felder, endlich an einen Graben mit Wasser, den wir glücklich übersprangen, dann über Zäune, dann Wiesen, dann Gärten, und der Mond war auf, beleuchtete einen breiten Weg, der nach dem Ort führte, aber ein großes, festes Tor schließt diese verwünschte Stadt, die in ihrem Mondschein in Totenstille versunken liegt, daß nicht ein Hund bellt, nicht eine Katze miaut. Da stehen wir mit unseren Stecken in der Hand und gucken das Tor an. Das war mir schon sehr lächerlich. Ich sagte, ob ich versuch hinüberzuklettern, denn es war oben offen, aber unmöglich, denn es war sehr hoch, von eichenen Bohlen in ein paar glatte, dicke Pfähle die Angeln eingefügt. »Da, seh mal«, sagte die Toni, »da ist zwischen dem Pfad und der Stadtmauer ein Ritz, handbreit. Wenn ich die Oberkleider abwerf und den Atem anhalt, so kann ich durch, und nun geschwind alles, was mich hinderte, an die Erd geworfen, und durch war ich.« Da setzte ich mich aber erst auf den Eckstein am Tor und lachte, und das hallte die Straße hinab und fand ein Echo und hallte wieder herauf. »Ach, ich bitte dich, lach nicht, du wächst alle Leute auf, und die können uns, wer weiß was tun«, flehte sie durch den Ritz. Ich nahm mich zusammen, besichtigte das Tor, fand, dass es mit 2 starken eisernen Riegeln zugebumst war, nahm einen Stein und klopfte die Riegel zurück. »Mach keinen Lärm, poltere nicht so!« Aber das half nichts. Ich war im heißen Eifer. Das Tor mußte weichen. Auf einmal gingen beide Flügel auseinander, und da stand sie vor mir und hielt ihren Einzug. Jetzt wanderten wir schweigend durch die Straßen, und musterten die Häuser. Wir klopften an den Türen, an den Läden. Kein Laut gab Antwort. Endlich öffnete sich ein Giebelfensterchen. Ein Männchen guckte heraus, mit einem brennenden Kienspan in die Luft leuchtend, bei dessen Flamme wir ein bebartetes Kinn entdeckten und also auf ein ungetauftes Mitglied der Menschheit schließen, welches seine Stimme auch nicht leugnete. »Wir sind Kurgäste aus Schlangenbad, die sich verirrt haben und hätten gern einen Führer.« Er bedeutete, dass gegenüber der Torwächter wohne. Wir klopften an. Eine Weile dauerte es. Auf einmal tut sich ein Loch am Boden auf. Und unter der Erde kommt herauf ein in braunen Pelz eingehüllter Riese mit einem Baum in der Hand. Ein Stock war's nicht, dazu war's zu groß. Er setzte sich in Trab und trieb uns vor sich her zum Tor hinaus. Immerzu, den Pfad am Berg hinauf. Bald aber sagte mir die Toni ins Ohr, »Wenn der gewaltige Mann da hinter uns mit seinem Kolben einen Schlag täte, es wär mir recht bang. Nun, wir lassen den Mann vor uns gehen, da sehen wir doch, wenn er uns was antun will.« So marschierte denn der Goliath vor uns her. Ach, wie rauschten die Birken neben uns her und malten ihren Schatten uns unter die Füße. Wie quoll das Dunkel aus dem Wald dem Mondlicht entgegen, und die kleinen Wässer rauschten von den Bergen nieder und wallten zwischen Weiden fort. Und an manchem schlafenden Dorf ging's vorüber, und dann auf der Höhe, noch einmal mußte ich mich noch umsehen nach dem Silberstreifen des Rheins im Morgenglanz, und Berge in der Ferne sanken und stiegen, aber am meisten war doch das Regen in der Luft, was umherschwirrte und flüsterte in den Zweigen, und Träume, kindische, die mir das Herz beben machten, dunkle Bilder, die aus dem Wald nebenan hervortraten, das hielt mir die Seele wach, und doch war's, als schlummere ich sorglos und wandle nur im Traum, und die Himmelssterne erblassten allmählich, und die einzelnen Hütten im Tal waren noch unbewusst des Tages, der sich ahnen ließ, aber die Wachteln schlugen im Feld und kündeten ihn an. Da sahen wir Schlangenbart. Wer war froher als wir? Ich aber über alles. Mich freute die herrliche Nacht. Die Schatten am Weg, die unseren beleuchteten Weg still umstanden, und der Abschied der Nacht, wie sie noch einmal die Wipfel schüttelt. Das alles ist mir lieb, ist ein Geschenk von den Göttern, wie so manche andere Stund, wo's war, als wollten sie mich beschenken mit süßem, schwärmerischem Gefühl von innerlicher Kraft des Entzückens. Das war's, was ich dir erzählen wollt, und was viel schöner ist, wie alles Denken und Urteilen, sich dem Leben der Natur nahen, und still und stumm ihre Vorbereitungen mit ansehen, und wie sie weiht und reinigt in feierlicher Nachtstille. Ende von Nachtwanderung von Bettina von Arnim. Gelesen von Hokuspokus.